Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Pünktlich. Hallo. Ja, guten Abend. Ja, ist denn schon wieder Sonntag? Sieht so aus. Ja, offensichtlich. Ist es denn auch ein guter Tag? Ja. Überhaupt. Ja. Ist es das überhaupt? Was bedeutet das denn, ein guter Tag? Ist das ein Tag, an dem man gut sein muss? Oder? Im Moment glaube ich, dass nicht zu viel Scheiß passiert, oder? 2020 hat es ja so ein bisschen in sich irgendwie. Ja, apropos Sonntag und Scheiße und so, ne? Hier, mir ist ja letzten Stream was passiert. Ich habe da sowas erzählt gehabt, habe einen falschen Typen impliziert gehabt, beim Namen genannt. Das war nicht der Malenki, sondern der Volkslehrer, der dann bei der Reportage da zu sehen war, bei dem Sturm auf den Bundestag. Deswegen, das habe ich da erzählt gehabt im letzten Stream. Richtigstellung beendet, jetzt geht's weiter. Der OPEX kann nichts dafür. Ja. Kann schon mal passieren. Ja. So manchmal trickst sich der Jude halt selbst aus, wisst ihr Bescheid. Ja. Ich fand den Typen auf der Treppe am besten, der so gejammert hat. Ich will Freiheit, Freiheit. Ja, das wollen wir doch alle, Typ auf die Treppe, ja. Schande für die okay. Habe ich da letzte Woche schon drüber gelästert oder so, kann das sein? Kann mich nicht erinnern. Gut. Okay, warte. Was kann der Staat besser als der Markt? Das ist eine gute Frage. Der Staat kann vieles besser als der Markt. Er kann beispielsweise Freiheitsrechte sichern durch staatliche Gewalt. Der Staat kann einen Ordnungsrahmen setzen, um Menschen dort zur Verantwortung zu zwingen, wo sie diese nicht freiwillig übernehmen. Er kann soziale Gerechtigkeit herstellen. Das ist auch seine Kernaufgabe. Und er kann gesellschaftliche Zusammenhalt organisieren. Das würde Kevin Kühnert genauso sagen. Genau, das ist ein Zitat aus einem Interview mit dem Herrn Wissing, heißt er, der stellvertretende Ministerpräsident von welchem Bundesland, fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall von der Ampelkoalition da, und der soll ja jetzt der neue Generalsekretär von der FDP sein. Und dieses hier hat auf jeden Fall in dem FDP-Raum für ziemliche Aufregung gesorgt, wegen diesem Spruch, der hier halt auch gehighlightet ist mit der sozialen Gerechtigkeit, und das sei die Kernaufgabe des Staates. Liberale Partei ist natürlich in diesem Bereich, was den Staat angeht, bei vielen Leuten so, dass sie sich da eher einen kleinen Staat wünschen. Und speziell dieses Thema soziale Gerechtigkeit, was ja sich alle möglichen Parteien halt auf die Fahnen geschrieben haben. Meistens sind es halt eher sozialistische Parteien. Und was halt auch ein kompletter Variablenbezeichner eigentlich ist, also nichts Konkretes. Was ist soziale Gerechtigkeit? Da versteht jeder was anderes darunter. Ich habe da schon so Sachen gehört wie, soziale Gerechtigkeit ist, wenn es im Dorf einen Supermarkt gibt, damit die Leute nicht so weit fahren müssen. Das ist soziale Gerechtigkeit so. Und es reicht natürlich bis soziale Gerechtigkeit ist, wenn es über einen Tarifvertrag gibt und alle Leute das Gleiche verdienen, irgendwie in der gleichen Branche. Oder wenn Frauen und Männer Pay Gap beseitigt ist und lauter solche Dinge, ne? Also, oder wenn es keine armen Leute mehr gibt, wenn alle irgendwie gleich arm sind oder so. Na, also das ist ein breites Spektrum von Dingen, die man darunter verstehen kann. Und das sind auch sicherlich nicht alles falsche Dinge. Aber die extremsten erwähnst du ja gar nicht, weil für viele Leute fallen ja auch noch diese ganzen Kulturkampfsachen. Ja, natürlich, klar, die Kultur. Kritische Weisheit und was nicht alles. Ja, das läuft ja auch immer darauf hinaus, dass man sich irgendwie eine sozioökonomische Gleichheit da irgendwie wünscht. Oder auf jeden Fall, dass die Leute dann nicht abgehängt werden. Und ja, das dann halt als soziale Gerechtigkeit, genau. Und dann auch Kernaufgabe, ne? Also das kann halt sehr großer Eingriff sein vom Staat, diese soziale Gerechtigkeit herzustellen, auf Gebieten, wo man sich halt denkt, oder wo sich normalerweise halt viele liberale Leute halt denken, dass dass überhaupt nicht die Aufgabe vom Staat ist und dass man diese Unterschiede, die da entstehen, vielleicht auch mal hinnehmen muss und sich mal überlegen muss, ob die wirklich so schlimm sind und so unhinnehmbar oder ob das nicht vielleicht alles nur halb so wild ist, wenn die Leute halt nicht wirklich eingeschränkt sind in dem, was sie tun, wenn es einfach nur unterschiedliche Ergebnisse gibt. Ja, statt das Mittelmaß zu akzeptieren, könnte man sich auch ein bisschen bemühen oder so. Die Möglichkeit besteht ja auch, ne? Also einfach nur ja so akzeptieren oder so. Ja, wieso nicht, ne? Aber schöner wäre schon auch, wenn alle ein bisschen sich bemühen würden. Ja, wenn ich schon Die sowas können lese wie so. gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren, das klingt natürlich auch wieder super nett und so, aber das endet dann wieder bei so Geschichten wie Amadeo-Antonio-Stiftungen, irgendwelchen superschlauen NGOs, die uns irgendwie erzählen, folgende Positionen sind einfach nur rechte Narrative und sind quasi einfach nur irgendwie dazu gebaut, um irgendwelche rechte Politik zu betreiben oder so. Und da gibt es ja einige von. Und wir brauchen Ja, Demokratiefördergesetz, um den Leuten irgendwie beizubringen, dass sie gefälligst das so sehen sollen, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist und diese ganzen Geschichten halt eben, ne, die dann von oben herab da Astroturfing-mäßig dann da verteilt werden an die ganzen dummen Leute hier in diesem Land, die es selber nicht rallen. Und dann nennt man das dann Demokratie und wundert sich dann, wenn es dann abgelehnt wird irgendwie oder wenn das dann wirklich die Ränder irgendwie stärkt, wenn man da immer nur mit so einem Absolutheitsanspruch diese ganzen Dinge einfach irgendwie verkündet und dann davon ausgeht, dass sich die Leute das schon dann so schlucken haben, weil es ja das einzig Gute irgendwie ist, was ja, man haben kann zusammen als halt Position. organisieren, das klingt schon so ein bisschen wie, ja, als wenn es nur eine Meinung gäbe oder so. Ja. Ich meine, es Klingt nach kann. SPD. Ja, richtig. Es könnte sein, dass der Text im Kontext geschrieben wurde mit Bezug wirklich auf den deutschen Staat, so, Das ist aber ein Interview. ja, das verstehe ich schon, ja, aber ich meine, dass der Staatsbegriff selbst, es gibt einfach verschiedene Kulturen und geschichtliche Hintergründe, geopolitische Ziele, die da dem Staat auferlegt werden von dem Volk jeweils. Bei uns ist es unter anderem soziale Gerechtigkeit, aber man kann sich genauso gut einen Staat vorstellen, bei dem soziale Gerechtigkeit vollkommen keine Rolle spielt. So, das ist halt ein Ding, was du gern sehen möchtest, und dann tust du das einfach bürokratisch auf den Staat packen, nicht verstehend, dass eigentlich das besser aufgehoben wäre auf dem Markt. Also, weißt du, so der Markt kann genauso soziale Gerechtigkeit herstellen, sieht Nee, halt kann nur er anders nicht. aus. Der Markt in seiner Form jetzt kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Aber die Frage ist doch, quo vadis FDP? Möchte man sich von diesen progressiven Leuten hier vereinnahmen lassen und sich der großen Koalition anschließen, sozusagen? Weil andere Standpunkte sind es ja nicht, als sie auch ein, hier, wie heißt der, Ruprecht Dingenskirchen da von der CDU oder Hubertus Heil von sich gibt. Oder möchte man eine Alternative sein? Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von der anderen Alternative, sondern möchte man eine Alternative zu diesen Blockparteien sein? Und ich glaube nicht, dass wir noch ein Rad an diesem großen Wagen brauchen. Wir haben ein grünes Rad, wir haben ein schwarzes Rad, wir haben ein rotes Rad. Ich glaube, mit den drei Rädern kann man den Karren schon so in den Dreck fahren. Da braucht man nicht noch ein gelbes Rad für oder ein blau-gelbes. Und vielleicht hat die FDP größere Chancen, wenn sie solchen Leuten sagt, geht doch bitte in die SPD. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt so sein muss, aber auf jeden Fall, ja, was du gesagt hast, ist schon richtig, ne? Also, aber die würden es ja dann so auslegen, so nach dem Motto, ja, wenn du jetzt quasi der Meinung bist, dass man da, also es ist ja schon fast so, dass es nur noch diese zwei Positionen irgendwie gibt. Entweder du bist AfD oder du bist halt eben die anderen. Na, und dann, ja, dann wundern sie sich dann, dass die AfD nicht verschwindet. Also ich halte das auch nach wie vor für einen großen Fehler, habe ich ja, sage ich ja hier auch öfter, dass man dieses, was der Lindner beim letzten Bundestagswahlkampf ja alle Leute halt glauben lassen, dass man jetzt irgendwie daran interessiert wäre, diese 2015 Flüchtlingsthematik mal vernünftig aufzuarbeiten und dass da nichts geschehen ist. Und das ist so ein Punkt, ja, man hat dann einfach gesagt so, ach so, ja, das ist ja dann zur AfD und dann Ja, dann sind wir halt dafür und Spurwechsel und so weiter und so fort. Und Professor jetzt ist das Friedrich hat Kind sie doch, mal glaube ich, auch abgelehnt, den Fall zu behandeln oder so. jetzt Wenn das ich mich Kind nicht nochmal recht in den Brunnen erinnere. gefallen, so nach dem Motto, Jo. und dann schauen wir mal, was wir jetzt aus der Nummer irgendwie machen oder so. Ja, aber da muss man sich halt nicht wundern, ne? Weil, also, und es gibt ja auch diese Parteien. Das habe ich den Kuhle letztens auch sagen hören, dass es ja in Deutschland nur eine liberale Partei gäbe. Nee, das stimmt ja gar nicht. Also es gibt ja diese neue liberale Partei, die hatte ich mir auch damals mal angeguckt, als ich aus der Piratenpartei ausgestiegen bin. Und da bin ich im Endeffekt auch davon gelaufen, als ich da bei so einer Veranstaltung damit konfrontiert war, dass sie dann da irgendwas mit hier geschlechtergerechte Sprache da irgendwie aufgeschrieben hatten. Das war noch nicht mal eine Position oder so. Das war einfach nur so ein, was muss es irgendwie machen? Und dann durften die Leute da irgendwie was anpinnen, was sie irgendwie wichtig finden für die Politik. Und ja, ich glaube, eins war Feminismus, das andere war geschlechtergerechte Sprache oder so. Und dann habe ich mich dann doch dazu entschieden, mich da eher von fernzuhalten. Und ja. War das diese Volt? Nee, wollte es nochmal wieder was anderes. Das war diese Partei Neue Liberale, die hatte sich ja damals gebildet mit Ex-FDP-Lern ursprünglich. Ist eine Firma gegangen, glaube ich. Das war dieser Herr, ach, fällt sein Name nicht mehr ein, aber auf jeden Fall so eine aus dem Bundestag von der FDP war das, die dann halt rausgeflogen war, wo mir jetzt auch der Name nicht mehr einfällt. Ich bin ganz furchtbar mit Namen, aber auf jeden Fall, die hatten diese Partei gegründet, Neue Liberale. Ja, und da haben sich ja viele Leute was versprochen, wie von so vielen neuen Dingen. Aber im Endeffekt, das letzte Mal, als sie irgendwie bei uns auf dem Radar aufgetaucht ist, das war, als dieser eine Typ, der bei der FDP auch nur rumgestänkert hatte, als er da noch Mitglied war. Und dann hatte er sich irgendwie tierisch drüber aufgeregt über dieses Zitat vom Lindner auf dem Parteitag, wo er da was vom Bäcker geredet hat. Und wenn man beim Bäcker irgendwie dahinter steht, dann weiß man nicht, ob derjenige vor einem irgendwie ein IT-Fachmann ist oder so, oder ob der irgendwie ausreisepflichtig ist oder irgendwie so. Und da hat er sich ja tierisch aufgeregt, Piak hieß der Typ. Und dann ist er ja auch zu dieser neuen Liberalen gegangen und war dann da irgendwie Spitzenkandidat für die Europawahl. Und meinte, den können die sich da ja auch gerne alle sammeln. Und der ist auch ausgestiegen damals bei der FDP und hat irgendwie behauptet, ja, das ist jetzt alles rechtskonservativ da und so weiter und so fort. Da fühlte ich mich auch schon wieder so an dieses Piratenpartei-Ding erinnert. Und ich glaube auch, nach der nächsten Bundestagswahl wird der FDP leider sowas auch wieder blühen, dass da so einige Leute dann wieder meinen, so, ja, das ist alles ätzend hier und. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich in einer neuen Parteigründung mündet oder ob die Leute dann halt auch einfach zu den Grünen gehen oder so, wie das halt damals bei den Progressiven von der Piratenpartei eigentlich auch so war. Und ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Phase, macht den Leuten halt so ein bisschen Angst. Und ja, es gab natürlich viele Diskussionen darüber. Der Porsche hat sich auch wieder eingeschaltet. Die Dame hier, die er hier zitiert hatte, geschrieben, jeder Delegierte, dem ein Erfolg der FDP wichtig ist, sollte am 19., also jetzt 19.09., da ist der Bundesparteitag von der FDP, definitiv für den Herrn Wissing stimmen. Mit eurem libertären Dünnschiss, den ihr hier verbreitet, bekommen wir weder reelle Reichweite noch irgendwie mehr Stimmen, meinte die Dame. Und der Herr Porschert schreibt hier, mir wäre eigentlich als liberale Minderheit jeder Mitstreiter im Kampf für mehr Freiheit recht und kann natürlich mit 5% im Rücken auch via Spaltung den nächsten Crash der FDP vorbereiten. Jeder Markt ist gerecht, auch der politische. Und das haben natürlich Leute auch überhaupt nicht gemocht, ne? Weil die sind ja irgendwie, diese kleine Blase ist ja irgendwie der Meinung, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und weil sie irgendwie gerade irgendwie am Marketing studieren sind oder so. Könnten Sie alle Leute darüber belehren, wie man welches Wort irgendwie okay ist und was irgendwie eine gute Art und Weise zu diskutieren ist und was irgendwie eine gute Position ist, die man haben darf und was irgendwie alle Leute in Verruf bringt? Das erinnert mich auch sehr stark an gewisse andere Parteien, wo ich mal Mitglied war. Ja, und Konkret geht es hier, ist natürlich nicht erwähnt, mal wieder um den Herrn Brechtgen, den Ben Brechtgen von den Julis da auch, der da auch mal in der Welt einen Gastbeitrag schreiben durfte, wo sich auch viele drüber aufgeregt haben und von dem Herr Poschert so ein bisschen Fan wohl ist, der hatte ja auch schon mal irgendwie getweetet, dass es interessante Positionen wären, die der so vertritt und so. Also ja, und meines Erachtens nach auch. Also der geht ja irgendwie jetzt schon auch so als der neue Ultrarechte, keine Ahnung wie, der den Liberalen halt in Verruf bringt, hier der Brechtgen. Aber im Endeffekt, klar, also diese ganze libertäre Gruppe, zu der ich mich ja auch nicht dazu zähle eigentlich, aber ich lese halt den Kram, den die so von sich geben. Ein paar von den Sachen finde ich halt ganz lustig, ein paar von den Sachen finde ich auch übertrieben, aber dann sollen sie das halt da irgendwie sagen, so, ne? Wo ist das Problem? Und im Endeffekt, ja, guckt man dann irgendwie, was irgendwie sinnvoll macht und sinnvoll ist. Und wenn die Leute dann irgendwie meinen, die FDP ist mir nicht libertär genug, dann sollen sie halt ihren eigenen Club da aufmachen. Ja, haben die denn, gibt es denn nicht eine libertäre Partei sozusagen, die wohnt eine libertäre Heimat? Ja, es gibt halt diese Partei der Vernunft, aber das ist bei dieser Partei der Vernunft Gibt's denn halt noch eine? genauso wie bei diesen neuen Liberalen und so aus dem progressiven Lager. Da gibt es halt einige Dinge, die allen Leuten Ja, Bauchschmerzen war die ja machen, nicht Partei, ne? die halt in diese Richtung gehen. Und was du ja auch nicht vergessen darfst, was sicherlich ein Grund dafür sein wird, warum an der FDP halt so schnell kein Weg vorbeiführt in dem Segment, auch wenn sich da so viele unterschiedliche Leute irgendwie versammeln. Es ist halt schon ein Riesenunterschied, ob du halt wirklich diesen ganzen Apparat dahinter hast, ne? Also du hast eine politische Stiftung, du hast alle möglichen Leute, die da auf diesem Level von Angestellten in irgendwelchen, hier, wie heißen die, wissenschaftlichen Mitarbeiter und so, von irgendwelchen Abgeordneten und diese ganzen Dinge. Und das sind einfach Sachen, und das haben die Leute ja damals bei der Piratenpartei, als sie dann da mal in die Landtage eingezogen sind und so, auch ganz schnell gemerkt, das brauchst du einfach. Du brauchst die Leute, die da irgendwie Ahnung von haben, was irgendwie da Sache ist und Phase ist und denen da irgendwie zuarbeiten können und so, weil irgendwelche Positionen haben und Zeug und das ist alles richtig und so. Und das ist halt auch Politik, aber dieses ganze Tagesgeschäft mit dem ganzen Kram, der da irgendwie abläuft und das irgendwie alles auf dem Schirm haben und so, was irgendwie hier, da und dort irgendwie passiert und in irgendwelchen riesen Haushaltsentwürfen und was weiß ich nicht, was alles drinsteht und was da für tausende von Dingen irgendwie mit reinspielen und solche Sachen. Da brauchst du halt Leute von, die sich damit richtig auskennen, mit diesen ganzen Themen. Ansonsten brauchst du die das gar nicht bearbeiten. Das ist nun mal leider so. Ja. Und das hast du halt bei irgendwelchen Kleinparteien auch nicht, auch wenn die dann da irgendwie die ideologische Reinheit vertreten, die du dir da irgendwie wünschst, wobei das halt auch bei sämtlichen Parteien im Endeffekt irgendwann nicht mehr gegeben ist, wenn da genug Leute da Mitglied sind. Ne? Also, ja, das liegt halt so Ja, ein schon bisschen in klar. der Ne? Natur der SPD sind auch Sache. richtige Kommunisten, ne, sozusagen. Das passt ja dann auch so. Das war so ähnlich. Ja, könnte man so sagen, ja. Ja, wobei ich glaube noch fast, dass also diese beiden Gruppen, hier die Libertären und die Dame hier, wesentlich näher beieinander sind und auch die Progressiven und ich jetzt und so, als jetzt irgendwie ein Kommunist und irgendwie jemand, wie der Heisterhagen hier, der, ich weiß nicht, was ist, der Politikwissenschaftler oder so, Lauterbach. hier von der SPD. Der, den da ja auch immer ziemlich häufig erzählt, ja, was da so schief läuft, das haben wir jetzt auch gar nicht mit drin. Ist vielleicht ein guter, fällt mir gerade ein, der hatte sich ja auch diese Woche mit der Passmann angelegt, mit der Sophie Passmann, weil er was geschrieben hatte zu den Jobs in der Autobranche, die jetzt da wegfallen bei MAN und so, tausende von Jobs. Und die Passmann hat sich halt darüber aufgeregt, dass er darüber schreibt und nicht irgendwie über die armen Leute da irgendwo in Moria. Das Thema kommt aber natürlich nachher noch. Ja, und das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Warum nicht beides? Und Ja, eben. warum ist das der FDP, Quatsch, der SPD in diesem Fall? Ja, so nach dem Motto, ja, was kümmerst du dich um den Kram hier? Deutsche Leute, die irgendwie da in einer Schlüsselindustrie, wo die Jobs wegfallen, das ist doch Arbeiterpartei, SPD, ja, ach. Doch irgendwelche Ausländer, denen schlecht geht. Also. Ja, sicher, muss auf die SPD hören, wenn du dein eigenes Business machst. Dann wird das auf jeden Fall was. Ja, und das war ja auch so ein Griff ins Klo von dem Herrn Wissing, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist Kanzlerin auch Genderwahn? Christoph, wie heißt der? Christoph Floss? Floss? Oh, Ja. verachtet unsere Eine CDU, Soldatin. die weibliche Dienstgrade für Genderwahn Oh. hält, verachtet unsere Soldatinnen angeblich. Das Böse. Ja. Dass CDU-CSU-Bundestag in 15 Jahren Unionsverteidigungsminister Sternchen innen die Bundeswehr nicht besser ausstattet, liegt übrigens kaum am Genderwahn, weil sich natürlich diverse Leute, so wie hier der Christoph Floss, über die weiblichen Dienstgrade, wo wir auch gleich noch zu kommen, Na, ich nochmal weiß ja nicht, wenn ich jetzt an die Werbeschaffung denke, da sitzt jetzt einer, der muss das genehmigen, dann sagt er ja vielleicht, eine Waffe für eine Frau, das ist ja irgendwie sinnlos, weil die kann ja dann die Waffe verweigern. Das steht ja noch so im Gesetz. Ne? Okay, ist das so? Vielleicht hapert es daran. Ne? Also Frauen können nicht verpflichtet werden zum Dienst einer Waffe. Peng. Ja, Kriegt man aber eben wenn die nicht. sich doch selber da eingetragen Auch haben, nicht. dann. Die unterschreiben nichts, was sich verpflichten würde oder so. Ist Okay. nicht. Nee. Echt? Okay. Ist ja mir Können wir im neu. Also Zweifelsfall Unterschiede gibt es genehmigen, da ja auf doch. jeden Fall reichlich. Ich fand das auch schön diese Woche, diese ganzen schönen Stockfotos, die man da gesehen hat von den Damen mit langen Haaren, weil das ist ja auch so ein Ding mit dieser Verordnung, die es normalerweise da gibt, dass die Leute keine langen Haare haben dürfen bei der Bundeswehr. Die geht für die Frauen auf jeden Fall nicht. Ja, so viel weiß ich dann auch. Und Das gibt es aber, glaube ich, auch seit den 70er nicht mehr wirklich. Also man konnte dann musste ein Haarnetz tragen oder so, aber doch, ich ja, glaube, das gibt es meistens. noch. Das gibt es definitiv noch. Also, und ja, also, und das ist halt einer von diesen Punkten, ne? Stichwort Gleichberechtigung, ne? Wo es den Leuten dann halt nicht an der Gleichberechtigung liegt, weil wenn die Gleichberechtigung da mit dem super tollen Ziel, was man hat, dass man da unbedingt die Frauen da für dich attraktiv sein muss, da bleibt das dann halt auf der Strecke. Dann sagt man sich dann so, ja, dann halt nicht Ich gleiche habe schon Rechte, gedacht, vielleicht dann schicken sie haben die die einen deswegen nur halt mehr Rechte. in die höhere Laufbahn, weil sie dann keine Waffen mehr anfassen müssen, sondern nur noch rumkommandieren. Ah. Och Leute, ihr sagt Das doch ist so alle wirklich ein doch bisschen nur. zynisch, Leute. Ihr sagt das doch alle nur, weil ihr Frauen eigentlich ganz tief drin nicht leiden könnt und ihr würdet es niemals zugeben Klar. und da. So. Landesverteidigung. Ja. Ja, auf Ich jeden finde Fall. halt, es reicht doch völlig. Es heißt doch Herr Leutnant. Ja. Und warum kann es dann nicht auch Frau Leutnant heißen? Weil ich meine, da ist doch ganz klar ein Deskriptor für Gender drin. Frau. Frau Ja. Leutnant Ja, es ist auch ist für so. mich Und schon gegendert. nämlich auch dieses Beispiel, was er hier Ja, bringt mit schon. Kanzlerin. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, weil ich weiß noch ganz genau, zumindest als die Frau Merkel Kanzler geworden ist, da gab es nur eine Bezeichnung für diesen, da gab es nur einen Titel und der ist Bundeskanzler. Und die Dame war Frau Bundeskanzler, auch in der Richtung. Aha. Und ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, Nö, ist glaube ich aber noch so. Ne, auch dieses Beispiel mit der Kanzlerin ist, also das ist, umgangssprachlich gibt es die vielleicht die Kanzlerin, aber so vom Titel her war das auf jeden Fall so, dass es nur einen Bundeskanzler gibt und nicht eine Bundeskanzlerin. Also eigentlich sollte es heißen Bundeskanzlernde, so wie Ja. den Bundkanzlern. Den canceln, ja. Kanzler-Culture, Kanzler-Culture, Oh mein ja. Gott, wieder Streamtitel, Alter, was ist los, Alter? Kanzler-Culture. Ja. Ja, und dieses, also, tut mir leid, das ist ja auch wieder dieses Ding, ne? Wie sehr sich dieses Sternchen da jetzt schon überall mit reingefressen hat in die Sachen, wo die Leute das auch immer nicht wahrhaben wollen. Das kommt aus dem linksextremen Bereich. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, ihr mögt es nicht hören, so, aber das ist halt so, leider. Also, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen. Klar, es kommt natürlich auch aus dem universitären Bereich oder so, aber da, wo mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, dieses ganze Ding ist auch wieder in diesem ganzen Antifa-Spektrum, damals mit der Piratenpartei und so. Und das wird ja auch ständig geändert. Erst war es ein Unterstrich, jetzt ist es ein Stern, aber eigentlich ist es jetzt auch schon wieder ein Doppelpunkt, ist eigentlich das neue Ding. Und das ist einfach nur gucken, dass man die Leute über die Stöckchen immer springen hat und dass man dann irgendwie weiß, irgendwie wer Freund und Feind ist, dass man es unterscheiden kann. Und das ist nur Zweck von dieser Rederei. Und das hat mit Gerechtigkeit, ne, auch an dieser Stelle hier wieder, das ist der Mann, der hier die soziale Gerechtigkeit vom Staat gerne umsetzen möchte. Mit Gerechtigkeit hat das absolut überhaupt nichts zu tun. Ja. Muss man so eine Initiative starten, so kein Genderstern den Kulturmarxisten. Ja, wie kein Pixel den Faschisten. Ja, genau. Dieses okay, Ding, was, und hier so stehen ja auch die interessanten Sachen eigentlich drin. Hauptfrau haben sie auf jeden Fall, wollten sie nicht machen, haben sie gesagt. Weil Hauptfrau hat schon eine andere Bedeutung. Ja, genau, das hat schon die Bedeutung bei der Polygamie, ja. Frau Fregattenkapitän, das klingt aber auch irgendwie ein bisschen abgehauft. Abgetakelt oder so. Eine alte Fregatte, meinst du? Ja, genau. Ja, ich glaube, die beiden vorletzten Sachen hier waren ganz gut. Die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller findet es prinzipiell gut, sich über diskriminierungsfreie Sprache Gedanken zu machen. Natürlich. Diskriminierung, ja. Natürlich. Wenn ich mit weiblichen Angehörigen der Bundeswehr spreche, dann klagen die allerdings nicht über einen nicht gegenderten Dienstgrad, sondern über fehlende Schutzwesten, zu wenig Stiefel oder leergefegte Kleiderkammern, sodass sie keinen Fliegeranzug in ihrer Größe haben. Ja, das nennt man. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht ernst genommen werden ohne die vernünftigen Bezeichnungen. Das ist doch klar. Ja, ja, vor allen Dingen Diskriminierung. Ne? Also, ja, was ist wohl das Problem, dass die Leute nicht vernünftige Ausstattung halt eben haben in so einer Bundeswehr oder die Diskriminierung, die ihr da seht, aber wo kein Mensch das beweisen kann, dass die überhaupt besteht. Also, weil ich meine, was ist der das messbare, was ist der das messbare Problem an dieser Stelle? Es gibt keins. Das Problem ist, ihr behauptet, das wäre jetzt so wie es jetzt ist, wäre jetzt ein nicht hinnehmbarer diskriminierender Zustand und den wollt ihr dann verändern. Das ist alles. Ja, und die Werbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, wer hätte es gedacht, eine Dame, die sich mit Frauenpolitik-Kram beschäftigt hat, jetzt Werbeauftragte ist, kommt auf solche Ideen oder findet solche Ideen gut. Man sollte es nicht denken, aber es ist tatsächlich so. Wahnsinn, ne? Äußert sie sich jüngst unzufrieden mit dem niedrigen Anteil an Frauen in der Truppe. Es ist ein Mysterium, wie das kommt. Es gäbe noch Luft nach oben, sagt sie der Süddeutschen Zeitung. Ein Anteil von 30% Frauen in der Bundeswehr, das würde der Truppe sicher gut tun. Nein, würde es nicht. Citation needed. Frau Högel, bitte zeigen Sie mir die Studien, bitte zeigen Sie mir genau, wie Sie auf diese Idee kommen. Das würde der Truppe sicher gut tun. Guck mal, reicht mir einfach nicht. Es gibt ja schon vom Militär, von amerikanischen durchgeführte Experimente mit gemischten Corps, weißt du, so mit diesen Corps da. Ne? Reine Männergruppen sind viel schneller in der Lage, viel mehr und viel besser zu arbeiten, als wenn du da eine Frau schon drin hast. Einfach weil, sexueller Dimorphismus, weißt du, so biologisch gesehen. Ja, natürlich kannst du Frauen im Militär irgendwo beschäftigen, aber das sind dann nicht so die Soldatenrollen. Und da, wo keine Frauen drin sind, zu gendern, macht keinen Sinn. So. Ja, steht hier jedenfalls auch drin, OPEX, dass ihr ja bis 2001 warst, glaube ich, konntest du als Frau halt schon zur Bundeswehr, aber nur im Sanitätsbataillon. Ja. Und bei den Musikern. Ja, aber weißt du, so können Frauen aber schon verpflichtet werden. So, ne, was ich meine, ist halt einfach der Witz, dass es halt den Truppen sicher gut tun würde. Ja, auf irgendeiner Ebene schon, aber nicht da, wo es am meisten drauf ankommt, nämlich, dass sie ihr Leben nicht verlieren auf einem Schlachtfeld, wenn es mal zu sowas kommen sollte. Weißt du, so, da würde ich viel lieber in der Gruppe sein, wo keine Frauen drin sind, weil so, okay, ist auf jeden Fall viel schneller unterwegs und viel besser, weil wichtig ist schon so eine oder zwei Minuten nicht zu verlieren. Das kann halt echt einfach Tod oder Leben bedeuten. Und Alter, das ist halt einfach so dämlich. Aber sie sagt ja auch nicht, dass die Stimmung besser würde in der Truppe, sondern nur, dass die Truppe besser würde. Ja. Ja, aber weißt du, Pin-Up-Girls haben auch als Frauen einen Beitrag zu Truppen geleistet, so, und das zählt aber nicht, weißt du, das ist nicht das, was sie haben will. Das ist eigentlich das Problem daran. Der geht es nicht darum, dass Frauen sich mit etablieren können und irgendwie ihren Beitrag leisten. Hier geht es darum, dass Frauen exakt denselben Beitrag leisten sollen. Ich muss an dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass ich im ehrenamtlichen Bereich mal eine Dame kennengelernt habe, die bei der Bundeswehr war für ein paar Jahre und die war auf jeden Fall total korrekt und auf Zack und so, ich weiß nicht, Ich kann nichts sagen über den Vergleich irgendwie von ihrer Kampfleistung da irgendwie mit den Männern oder so, kann ich nichts drüber sagen. Ich kann nur sagen, dass die halt vernünftig war und so. Und Ja, das muss man ja auch mal sagen. aber ich Und meine damit so Belastung, wenn du voll ausgelastet da rumlaufen musst für sehr lange Zeit, so marschieren zum Beispiel. Das, wie gesagt, man hat es halt getestet gehabt und ja, ja. Frauen haben halt Ja einfach klar, statistisch da gibt's signifikant. Unterschiede, die man halt nicht überbrücken kann. Ja. Kampagne für ein anderes katholisches Gottesbild. Katholische Studierende Jugend schreibt Gottsternchen jetzt mit Genderstern. Ach, die Oh. Katholiken auch. Oh. Genau, über den Verband heraus an Meinst den du denn da den Neuen. Heiligen Geist oder was? Weg von dem strafenden alten weißen Mann mit Bart hin zu einer Gottessternchen-Vielfalt. Gottsternchen ist dann Satan eher, oder nicht so? Genau, der hat sich da Das ist eingenistet. das goldene Kalb, um das sie tanzen. Ja, Sonst ist das nichts. aber halt, weißt du, so Aber der alte der weiße ganze, Mann mit der Bart. ganze Punkt von Gott ist doch eigentlich, dass man sich den nicht vorstellen kann. So, Ja, deswegen. aber in dem Buch, was die für heilig halten, steht drin, dass Gott den Menschen nach seinem Antlitz erschaffen hat. Und dann später hat er aus dem Menschen eine Rippe rausgenommen und hat daraus die Frau Die geformt. Spare-Ribs gemacht, ja. Also, wie kann Gottsternchen, also wenn Gottsternchen den Mann nach seinem Ebenbild gemacht hat, wie kann Gottsternchen dann Gottsternchen Außerdem, nee, sein? das Problem hier daran ist nicht das, was du gerade gesagt hast, sondern, warte, was Christa markiert hat. Mit dem Genderstern wolle man daher Gott aus der geschlechtlichen Ebene herausheben, so der Verband. Er ja, ist klasse, ist super. Ihr seid immer noch speziistisch. Das ist immer noch Speciesism, weißt du, so Gott muss ein Mensch sein. So, Gott hat ein Lama zu sein. Das Das ist irgendwie ist so ein das alles. Frauenverein da in der katholischen Kirche oder Ja. was? Die das Ja. machen? Nee, das ist die katholische Jugend. Studierendenjugend. Die Kampagne der KSJ diene einerseits dem Sichtbarmachen ihrer Beschlüsse und diene andererseits Stellungen zur und beziehe andererseits Stellungen zu aktuellen kirchenpolitischen Themen, die im synodalen Weg behandelt würden, hieß es. Um das katholische Gottesbild zu entstauben und über den Verband hinaus eine Diskussion anzustoßen, würden daher Postkarten, Sharepics, Dickpics und Sticker der Kampagne im Verband selbst beim BDKJSM. Dickpics von Gott, Das ist eine schöne Idee. BDKJ, Ja. Alter. Und Ja, darüber das ist die hinaus. Social Media Abteilung, BDKJSM. Ja. Ja, die BDKJSM. So, willkommen bei der Schon gut. BDKJSM. Jetzt aber hier. Ja. Möchte gerne ein paar Sticker haben. Ja, ne. Würde ich auch gern mit Gott drauf. Ich habe mal für die BDKJ Veranstaltungen gemacht, als Stern. ich jung war. BDKJ. Ja, darüber hinaus verschickt zum Bestellen angeboten sowie auf Social Media geteilt. Ist klasse. Das ist wieder Ja. absurd. Cool. Ja. Hoffentlich teilt mir bald jemand einen Sticker aus der Kampagne. Ich mag es mir vorzustellen, dass wenn man Jesus jetzt so in die moderne Welt reinholen würde, er dann sagen würde, nee, so nicht. Wie heißt das, der Inquisitor? Ich glaube, von Dostojewski ist das. Ja. Das ist eine ziemlich gute Geschichte darüber, wie das wäre, wenn Jesus jetzt zurückkommen würde. Sonst Ja, hätte ich aber. es in einer Geißel auch geschrieben, ne? So, was wäre, wenn Jesus jetzt wieder Ja, da wäre? stimmt, der Geißel. Aber was noch viel, viel wichtiger ist als all dieses Sakrileg, sind halt 5 Tipps, um ein besserer Ally zu werden. Genau, und Allein diese zwar. Überschrift zeigt schon wieder, wie bescheuert gendergerechte Sprache ist und wie sehr das was zerstört, was vorher da war. Bisschen. Ja. Ja, und es kommt nicht von Wahnsinn. irgendwoher, sondern das kommt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hey! Israeli werden. Genau, wir werden jetzt alle eine Say bessere my Ellie. name, BPB. Say my name, BPB. Ach Gott, ey, was ist hier los? Berg. Hey, my name. Weil Bundeszentrale für politische Bildung heißt nicht Propagandazentrale für progressiven Scheißdreck, aber I'm das the one habe who ich schon lange. so. Das ist klasse. Hier, kannst du mal kurz reinzoomen? Ich will mal den Text von dem Post mitlesen. Ja, ich kann das, glaube ich, noch entziffern. Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Ich glaube, ihr habt einen Sonnenstich euch geholt. Habt ihr diese tollen Tipps zum Thema Ally-Verbündete? Ja, schon sein, schon gesehen. Irgendwer hat sie illustriert und hat sich dabei von irgendjemand anders inspirieren lassen. In unserem Story-Highlight Good to Know findet ihr auch nochmal erklärt, was ein Ally eigentlich ist. Kann ich euch sagen, was das ist? Da sind wir schon wieder bei Ali. Kulturaccessmus! Wo ist die Access Power? So. Es ist deren Arbeitsstelle auch. Naja, all die anderen, die nicht deren Meinung sind, sind die Access Powers. Das Ah, sollte doch ja. inzwischen relativ klar sein. Ja. Und die trinken Trufruts, ne? Ja, auf jeden Fall kennt ihr dein Privileg, Leute. Kennt es. Warum nehmen die da einen weißen Mann? Das ist voll sexistisch Ich finde, der sieht voll dem OPEX ähnlich. Nein, der OPEX hat Heidelberg-Verbot. Ja, ich kann nicht auf Instagram sein. Ja. Das ist wichtiger. Oh. Ja. Und das alleine, also dieser Gesichtsausdruck, diese beschissene Krone, die Das sie dem auch da hier. hingemalt haben, also ich. Trauriger, schmächtiger. Oh. Ja, vor allem eine Ja. Krone. Jeder von uns trägt so, also wenn wir weiß Ja, sind, jeder. tragen wir in Wirklichkeit so eine Krone über dem Kopf. Die Ja, Männer kann nur. auch. Die Weiße Tatsache. Männer tragen zwei Kronen auf dem Kopf. Wenn sie heterosexuell sind, drei. Wenn sie cis auch noch sind, vier. Es kann ganz schön drücken manchmal. Ja. Bis zu 17 Kategorien werden da verwandt, habe ich Ist gelesen. das nicht diese Corona-Pandemie, die jetzt gerade so rumläuft? Corona, Corona, Corona. Ja, da sind ja die Männer auch mehr von betroffen wegen dem ganzen Privileg, ne? Kennt man ja. Zweitens, hör marginalisierten Menschen zu und setz dich dann an die Arbeit. An die Arbeit, Junge. Wie wirst du denn arbeiten? Naja, du musst ja die Arbeiten. Sozialhilfe für die beiden. Ja. Arbeit, Arbeit. Aber ich bin Ja. marginalisiert. Ja. Das war früher unter den Sozialisten auch so verbreitet mit dem, wir machen Friedensarbeit und wir machen Wieso? realistisch Arbeit. Wie? dargestellt, dass die rote Sprechblasen haben. Das passt schon. Versteht halt einfach nicht, okay? Es geht nicht. Ihr versteht halt einfach nicht. Es werden wieder irgendwie Muslime mit Kopftuch einfach so exotisch dargestellt, als seien die halt irgendwie eine unterdrückte Gruppe, aber nicht wegen ihrer Religion selbst, sondern so von wegen, das sei irgendwas zu fetischisieren Schickes, so Ja, weißt die haben doch nur das Problem, dass sie nicht anerkannt werden, OPEX. Andere Probleme haben die doch nicht. Nee, Mann, Alter, niemand würde hingehen und sagen, hey, du hattest doch eigentlich davor mal ein Kopftuch angehabt. Ich respektiere dich nur, wenn du es anhast, weißt du? Sagt doch kein Mensch. Außer den Leuten, die halt im Islam selbst drin hocken, weißt du? Das ist aber das Toxische und da hört man halt irgendwo sehr wenig von. Ja. Hör mal marginalisierten Menschen zu und setz dich dann an die Arbeit. Ja, wenn ich hingehe und irgendwie sage, hier so und so, das und das ist passiert, gucken die Leute dann auf mich und sagen so, oh, du bist der Kerl und du bist der Weiß und so, oh je, oh je und nein, nein, nein, dann zählt das schon weniger. Das ist soziale Ja, Gerechtigkeit. Punktabzug, genau. Ja, es gibt wirklich dieses Progressive Stack-Ding, wo es heißt, ja, der Unterdrückteste ist der da drüben, aber dann nimmt man nur die westlichen europäischen Länder raus, die sowieso schon großteils weiß sind. Niemand würde nach Afrika schauen und sagen, guck mal, da sind so viele Schwarze, denen geht es sehr gut da drüben. Ich freue mich schon, wenn dann so Talkshows in Zukunft laufen und dann gibt es dann wie beim Turnen so Punktrichter, die dann sagen, ja, das Argument war nicht schlecht, aber dann müssen wir zwei Punkte abziehen, weil der Herr Broder weiß ist. Zwei Punkte kriegt er wieder dazu, weil er jüdischer Abstammung ist und so weiter und so fort, Ja. oder was? Es ist Ja, halt ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich diese Marginalisation erkennen soll oder so, dass sie da betroffen sind. Und der Zuhörer Salaratus hat auch darauf hingewiesen, dass die Vaginalisation sehr wichtig ist. Was? Ja, die ist immer wichtig. Die muss. Also die vaginalisierten Menschen, die haben viel weniger zu sagen. Ja, sei laut Sei gegen laut uns. gegen Ungerechtigkeiten, die auf dem Plakat nicht draufstehen. Aber übertöne die marginalisierten Gruppen nicht, ja, okay? Also die marginalisierten, ja, Ja. Ja, wenn die marginalisierten Gruppen so Sachen rufen wie Pigs in a blanket, fry them like bacon, dann nicht übertönen. du kannst einfach ungerecht draufschreiben, das reicht. Ungerecht. Kannst du einfach leise, leise mitrufen. Wir sind gegen ungerecht, ja. Gegen ungerecht, ja. Ja. Ja, bin ich auch. Ich bin auch gegen ungerecht. Bin ich jetzt Ali? Aber übertöne die marginalisierte Gruppe nicht. Also, wenn ich schon unbedingt Ali sein muss, dann bin ich Ali Utlu. Aber nichts anderes. Alibaba. Ist halt auf. Nummer 4, du wirst Fehler machen, entschuldige dich und siehe Nummer 2. Vor allem sehr schön sind hier die Schilder, die hinter dem Mann auf dem Boden liegen. Da steht einmal All Lives Matter und ist durchgestrichen und dann steht auf dem anderen I can't breathe. Und das ist auch durchgestrichen und er hat dann endlich rausgefunden, dass sein Spruch halt White Silence is Violence ist und eben nicht All Lives Matter. Unglaublich. So ein Scheißdreck, wo es viel um alle Menschen geht. Ja, aber es will dann keiner einsehen, dass das Linksextremismus ist, dieser ganze Scheiß. Es will dann wieder keiner einsehen. Weil es ist ja nur die marginalisierten Gruppen beschützen. Also diese Handlungsaufforderung hier, das finde ich auch schon ein bisschen komisch. Komisch ist eine starke Untertreibung, würde ich mal sagen. Ja, komisch ist vor allem zu glauben, dass man damit durchkommt oder so, dass die anderen das machen würden und darauf zucken würden. Naja, gibt doch genug Leute, ja. Airports Law. Ja, ich schlechtes Gewissen gerne mal ein bisschen reinschubsen oder so. Die Männer sind speziell auch bei der Ehre leicht packbar, würde ich sagen. Ja, und halt mit diesem ganzen Kram. Also ich meine, Bundeszentrale für politische Bildung, das ist ja jetzt... Ja. Ich meine, die beschweren sich zwar darüber, dass sie die Leute nach der Schule nicht mehr gepackt kriegen. Da gab es ja auch irgendwie vor 2 Jahren oder so, das hatten wir auch in der Sendung, dass sie irgendwie meinten, sie müssen jetzt auch in die Firmen rein mit ihrer politischen Bildung, weil ja die Leute nach der Schule da gar nicht mehr erreichbar sind für die Sachen. Ich erinnere mich noch, als sie so schwarz-weiße Hefte gemacht haben, als ich in der Schule war. Da gab es dann eins über die Weimarer Republik. Und eins über 1848 und so, und da waren dann so Originalquellen drin und Aufsätze über die Themen und so. Aber das hier kann ich mich nicht dran erinnern, dass mir irgendwie erklärt wurde, wie ich mich zu verhalten habe. Da muss sich was geändert haben in den letzten, keine Ahnung. Ja, hier zu Maß sein ist Ellie sein nämlich auch ein Verb. Das ist halt das Interessante dran. Weil wenn du hingehen würdest, weißt du, und du würdest sagen, irgendwie hier deutsch sein oder weiß sein oder Mann sein, ja, so ist kein Label, bleib aktiv dran, dann heißt es, ah shit, das ist toxisch, nein, Abbruch. Weißt du, so. Ja. Aber wenn du heißt, ja hier, das hilft uns, das nützt unserer Bewegung, dann ist es gut. Das ist im Endeffekt genauso diese Kindergartenlogik und somit gehören diese Leute für ihre Ideologie auch ausgelacht und des Besseren belehrt, verbal, weißt du. So, am besten nonverbal. Auch gar nicht mit denen kommunizieren. Geht alle auf safespace.net, das ist alles, was ihr machen sollt, fertig. Das ist kein Label, das ist ein Verb, bleibt aktiv dran, so. Wo du es nicht so oft dämlich sagen wollte, hast du gesagt. Also Aktivismus, ja. Und das ist jetzt eine staatliche Stelle, die am Bundestag dranhängt, ne? Also das ist quasi, soweit ich das weiß, diese Aufsicht von der Bundeszentrale für politische Bildung macht da so ein Gremium im Bundestag. Und ja, also ich hier die Leute zum außerpolitischen Aktivismus auffordert. Auch das andere Ding, was du da letztens hatten mit den Männerrechten oder so. Also außerparlamentarischen Aktivismus, muss man halt sagen. Also Sachen, die jetzt nichts irgendwie damit zu tun hat, irgendwie überzeugt Leute davon, lass dich wählen, vertritt die Leute oder so, sondern sei ein Ally, schreib irgendwelche Plakate White Silence is Violence und bleib immer schön dran und gegen das Schweinesystem oder was? Ich meine, gegen wen denn? Also ich meine, Aktivismus gegen mach Aktivismus gegen die Sachen, die in diesem Land irgendwie Phase sind oder wie, weil ja die Regierung nichts daran ändern kann, wo wir dazugehören. Da komme ich echt nicht drauf klar. Das ist doch nicht normal. Also. Nee. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, hier haben wir die TEDx London Konferenz. Die hatten Spezialableger für Frauen. Und Frauen werden jetzt in Zukunft in dem Zusammenhang in Veröffentlichungen vom TEDx London nicht mehr Women genannt, sondern ich weiß gar nicht, wie spricht man das aus? Wimixen? Wumxen. Wumxen, sag mal euch. No, that's not a typo. Wumxen is a spelling of women that's more inclusive and progressive. The term sheds light on the prejudice, discrimination and institutional barriers Wumxen have faced and explicitly includes non-cisgender women. Also es geht hier um Trans-Inklusivität. Ja. Und man hat das dann auch gleich umbenannt. Das ist jetzt nicht mehr der London Tat Women, sondern der London Tat Wumxen. Viel Spaß in der schönen neuen Welt. Utero American ist auch sehr schön, Oscar Wilde Fan. Utero American. Ja, das war's schon. Ja, dann kommen wir nur noch die Hälfte der Leute wahrscheinlich, ne? Wenn es keiner kennt oder so. Wumxen. Jetzt ist es schon irgendwie ignorant, ne? Beziehungsweise, ich meine, jetzt im Vergleich mit dem, was die BPB da macht, die sind ja auch ganz schön ignorant. Also, das hat doch keinen Wert sozusagen. Also, das ist doch nicht von Dauer. Die Einzigen, die das ändern können, sind die Wumxen. Ja, wenn die halt sagen würden, nee, wir sind keine Wumxen, so wie ich in letzter Zeit auch schon öfter Äußerungen von Latinos und Latinas gesehen habe, die sagen, geht uns vom Leib mit eurem Latinx. Ja, das sind Latinas und Latinos, da ist halt auch noch eine starke katholische Komponente mit drin. Ja, die wollen das gar nicht, glaube ich, diese Gruppe. Genau wie die Bundeswehr. In der Bundeswehr, die Frauen haben auch zum größten Teil gesagt, hör mit dem Scheiß auf. Wir brauchen keine weiblichen Dienstgrade. Das ist unser letztes Problem, oder? Not one of my 99 problems. Ja. Aber die Eva Högel. Aber die Eva Högel. Ja. Und die TEDx London. Ja, die Eva Högel ist auf jeden Fall eine Wimmelxen. Also. Naja, die Oscars werden jetzt auch vergeben demnächst. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, haben sie gesagt. Nur nach Diversity-Richtlinien. So wie der. So wie echt der, ein paar Jahre? So wie die Ach so. 2023, ja. Ja, so wie die deutsche Filmförderung. Du musst ja auch vorher einen Zettel ausfüllen, ob du das divers genug gemacht hast und so. Dann kannst du den Preis kriegen, sonst nicht gefälligst. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist im Endeffekt mehr oder weniger die gleiche Liste, die BAFTA, also die englische, das englische Äquivalent zum Oscar praktisch vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Es geht auch hier wieder um Repräsentation. Ich glaube, das war dieses Jahr, ne? Also so ewig ist das ja noch nicht her. Nee, das haben wir ja auch, das haben wir vor ein paar Wochen besprochen. Also ist ja, das ist im Endeffekt wirklich dasselbe Ding. Es ist wieder mal halt, man soll das in die Storyline einbauen, man soll das in sein Casting und in seine Crew einbauen, dieses Hispanic Latinx-Leute und LGBT-Plus-Leute und Behinderte. Also geht das auf ARD und ZDF, da ist alles nach dem Bechdel-Test geglättet. Alle Geschichten, wahrscheinlich schon vorher, die ganzen Drehbücher und so. Ja, grauenhaft, oder? Also, ja, absolut. Ich sehe ja bei einem Freund von mir, der guckt gerne so Krimis und so, da kriege ich jedes Mal nur das kalte Kotzen. Und ich habe die Woche gerade wieder mal Fargo gesehen. Also den Film, nicht die Serie. Und ich muss, wenn man überlegt, mit wie wenig da was gemacht wird, und im Deutschen wird nur noch so auf diese Sachen geguckt und dass der Film möglichst billig ist. Wie means? Native Hawaiian. Ist das nicht The Rock? Ist der nicht so Native Hawaiian? Keine Ahnung. Also, und wenn sie den hier haben, Representation in Marketing. Okay. Alaskan Native, also. Also, Alaskan, wenn ich das alles Native lese, hier, Women, Racial, Ethnic, Arjen, schreibt doch gleich hin, nicht weißer Mann, so. Dann spart euch die beschissene Liste. Chris, nein, damit würdest du ja den alt-rechten Nazis genau in die Hände spielen. Die sagen ja die ganze Zeit, diese ganze Ideologie heißt eigentlich einfach nur Codewort für Anti-White. Ja? Das darfst du so nicht schreiben, obwohl das viel klarer und direkter wäre. Naja, ist doch Anti-Männer. Ja. Also. Ja, klar, ja. Das ist aber ja der Witz dran. Das ist halt einfach anti alles, was westlich, europäisch nicht irgendwie so ist. Ja, Hawaii ist auch im Westen, sogar ganz weit im Westen. Ja. Ja, aber der Witz ist ja auch, dass wer hat denn diese Industrie aufgebaut? Die Hawaiianer, also, ne? Denk mal darüber nach. Waren das die Hawaiianer und die LGBTQ Plus oder Nee, das will ich lieber nicht sagen. Das muss OPEC sagen, der darf das. Ja, der OPEC, der darf das sagen. Ja, also das haben Leute aufgebaut, die hier vor Ort waren. Und das, ich meine, wir reden hier davon, dass das ganze Argument so aussieht, diese ganzen Gruppen sind Minderheiten. Minderheiten selbst haben auch einen Minderheiten irgendwo so Effekt auf die Gesellschaft. Den größten Effekt auf eine Gesellschaft hat immer so dass die Mehrheit der Leute. Und nicht so eine Minderheit. So, ich meine, deswegen sagt man ja auch, alleine hat man viel schwieriger, ja, was zu bewegen. Ich meine, das ist ja in diesen Sachen halt auch wieder so, die meinen jetzt alle, das wäre irgendwie bla bla bla und tralala. Also, ja gut, hier, bestes Beispiel, dieser Film Parasite, der dieses Jahr da den Oscar gewonnen hat. Ich habe den ja auch gesehen, ich fand den prima, so den Film. Ist auch ein Film, der sich mit sozialen Themen beschäftigt, Armut, Reichtum und so. Und der würde dann ja wahrscheinlich dieses Ding hier jetzt auch nicht bekommen, weil ich denke mal, die Leute, die diesen Film gemacht haben, sind eine sehr homogene Gruppe. Es sind zwar alles Südkoreaner, aber jawohl, das würde denen wahrscheinlich dann in Amerika dann wieder passen, oder wie? Da sind sie dann eine Minderheit oder so, weil eigentlich im Prinzip sind die wahrscheinlich wesentlich homogener. Aber da steht doch genau in dem Ausschnitt, wo du gerade bist, at least one of the lead actors, bla bla bla bla, Asian. Also Parasite geht völlig in Ordnung. Was ist denn, wenn du jetzt ein Stück machen willst, nur ein Aktor drin ist, oder ein Hauptakteur oder so? Hast du schon nicht, kannst du schon nicht. Ja, mixen. Dann muss es halt eben Latinx aus Hawaii sein. Wie deine Person an deine Figur anpassen. Schwarzer Latinx aus Hawaii, dessen Mutter aus Asien stammt und ja. Nee, ich weiß nicht. Ja. Subject Matter finde ich auch gut. Theme or Narrative Centered on Underrepresented Group. Aber da muss man auch wieder sagen, das sind so Sachen, die man entweder odern kann irgendwie. Also man kann halt, wenn man einen asiatischen Hauptdarsteller hat, hat man das Kriterium schon erfüllt und dann muss man die anderen nicht mehr erfüllen. Ja, aber ich meine, Subject Matter aber, auch. Ja, ne? Aber guck mal, also, das ist doch jetzt schon so. Guck mal, wer hat denn Oscars gewonnen? Brokeback Mountain hat Oscar gewonnen. Hier The Beautiful Mind, Rain Man. Es gibt ganz viele Filme, die jetzt schon diesem Ding entsprechen. Hier Die Farbe Lila, 12 Years a Slave. Ja, aber zum Beispiel mit diesem. Das ist eigentlich eine Oscar-Bait-Liste. Auf dieses Ding hier passt ja eigentlich hier der Parasite zumindest jedenfalls wieder nicht eigentlich. Ja, muss ja nicht, weil er hat asiatische Hauptdarsteller. Es sei denn, du sagst Racial White Ethnic Group. Nee, aber der hat ja asiatische Hauptdarsteller. Der muss dieses Kriterium nicht erfüllen. Der muss das nicht erfüllen, ja. Und bei, okay. wenn den Creative Leadership and Department Heads, scroll mal runter, wenn da auch Asian steht. Nee, da steht doch hier, da. Ja, ist alles schon gegessen. Also, der Parasite kommt da durch. Wäre mal interessant, halt andere Filme gegenzuchecken, die Oscars gewonnen haben. Welche von denen schaffen es irgendwie durch diesen Test? Ja, welche Oscar-Gewinner würden aber einen Oscar gewinnen? Hier ging es ja jetzt auch nur um die Kategorie bester Film, soweit ich das verstanden habe. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht Best Actor dann drauf abstützen, ob die anderen Sachen außenrum, obwohl ich traue denen alles zu. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Also. Ja, sollen sie doch das Gegenteil machen von der Berlinale? Sollen sie doch jetzt 150 Kategorien einfügen in jeder Gruppe? Immer, dann haben sie den besten asiatischen Schauspieler, den besten Hispanic-Latin-X-Schauspieler. Und dann können sie da ganz vorbei kriegen einen Oscar dann zwei, drei Jahren. So. Da könnte man doch diesem Magnum könnte man doch so ein Lebenswerk-Oscar geben für Hawaii. Ja, okay. Kommen wir zu Cuties. Ferrari. Das ist ja so ein Film, französischer Film, der jetzt bei Netflix abzurufen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich habe auch kein Netflix-Abo. Und auf jeden Fall, ja, dieses, was hier steht von Radio FM4, der Vorwurf der Pädophilie und der Sexualisierung von Kindern gegen Cuties wurde von rechtskonservativen Trollen erhoben, die den Film offensichtlich weder gesehen noch die Inhaltsangabe gelesen haben, meint FM4-Redakteurin Nathalie Brunner. Ja, also diese Behauptung, dass das alles nur rechtskonservative Trolle und so weiter sind, die diesen Film nicht mögen, die zieht sich auf jeden Fall wie ein roter Faden durch dieses, also ganz viel journalistische Arbeit zu diesem Film. Also das ist im englischsprachigen Raum und so auch ständig irgendwie geschrieben worden, dass das ja Rechte wären, die damit ein Problem haben und so weiter und so fort. Das ist doch von den Zuschauern auch total schlecht bewertet worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe erst gedacht, als diese ersten Sachen da aufgekommen sind, habe ich gedacht, es kann eigentlich so schlimm nicht sein, wie die Leute meinen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sowas da irgendwie ja produziert werden würde, irgendwie einen Preis gewinnen. Das hat ja beim Sundance Filmfestival irgendwie einen Preis gewonnen und so weiter und so fort. Also, aber das Argument, was im Endeffekt, wo ich mich dann da anschließen würde, was ich dazu gehört habe, ist eigentlich, weil es ja, wie ja hier auch geschrieben wird, so nach dem Motto, ja, das hat ja auch einen Kontext und so, also der Film hat ja auch eine Geschichte, gibt ja nicht nur diese Einzelbilder, die man da so gesehen hat, die halt ziemlich, ja, heftig irgendwie sind. Ja, auf jeden Fall, also halt das Argument, was mich da überzeugt hat, ist halt eben, dass dieses ganze, diese Handlung von diesem Film und so weiter und so fort halt im Endeffekt egal ist, weil man kann sich, also ja, es gibt halt diese Darstellung in diesem Film, die haben diese Schauspieler dazu gebracht, diese Darstellung da irgendwie zu machen, diese jungen Mädchen hier, und vollkommen egal, was die Handlung ist und so weiter und so fort, diese Bilder sind halt in diesem Film drin, die hätte man da nicht reinmachen brauchen, hat man aber gemacht, und diese Bilder taugen halt eben dazu, um halt von Leuten, die sowas gut finden, sexuell, ja, die haben halt diese Bilder und können die sich halt angucken und, ja, die sind und können den Ton ausmachen, und dann ist auch der Kontext quasi egal. Das war halt das, was dazu gesagt wurde und was ich halt verstehen kann als Argument auf jeden Fall, wo ich mich da anschließen würde. Und ja, aber ja. Also ich habe mir diesen Film stellenweise, weißt du, so durchgeskippt und stellenweise minutenlang angeschaut, okay? Besonders das Ende habe ich mir genauer angeschaut gehabt, so das komplette Ende. Das ist so, dass diese Gruppe von diesen Mädels halt so ein Tanzding hat, und die werden dann so ganz groß berühmt und bekannt und so. Und es gibt wirklich in dem Film mehrere Montagen, wo diese 11-jährigen Darstellerkinder einfach twerken und ihren Finger in den Mund nehmen und so halt einfach sich gegenseitig auf den Arsch klatschen, das alles mit Zoom in, so wirklich groteskes Zeug, ja, so besonders wenn man halt einfach realisiert, dass das halt Minderjährige sind, so, aber die Story dahinter ist, dieses eine schwarze Mädchen da, dieses links, zweite von links, das Mädchen, ne, das hat eine sehr traditionell konservative Familie, die halt ganz andere Pläne für das Mädel hat, und als dieses Mädel dann halt sich ein bisschen so selbst zeigt durch Tanzen, was halt eben schon so der Griff ins Klo eigentlich ist, ne, so findet sie da neue Freunde, eine neue Gesellschaft, voll schick, ja, hat dann aber zum Schluss hin sich entschieden, weder für diese eine so glorifizierende, so twerkend auf der Bühne sein zu tanzen, ja, das macht sie trotzdem, aber dann, danach kleidet sie sich wieder in ihr traditionelles Gewand, was ihre Eltern, Familie für sie ausgelegt haben, macht aber trotzdem in ihren Bräuchen noch mit, also die isoliert sich nicht komplett und geht sozusagen ihren eigenen Weg, so, weißt du, dieser dritte Weg. So, women going their own way, weißt du, ja, da, es wird halt getwerkt und ja, das sieht eben wirklich sehr schön aus. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, ja, wie gesagt, ich verstehe das halt, dass man sagt, es ist eigentlich egal. Und was nach allem, was ich gehört habe, ist es ja auch so, dass sie da ziemlich heftigen Kram irgendwie macht, irgendwie ein Mädchen irgendwie in Lebensgefahr bringt und irgendwie einen Jungen verletzt und irgendwie, und das auch alles irgendwie gar keine, gar keine Konsequenzen irgendwie alles irgendwie hat. Und auch dieses Ding mit der konservativen Familie und so, also nach dem, was ich gehört habe, ja, wirkt das dann natürlich mit diesem ganzen Krempel schon fast wie, ja, die vernünftigere Position auf jeden Fall. Ich wundere mich, dass sie das einfach so zeigen können in Deutschland. Das Ja, interpretiere das wundert ich mich auch, ja. so. Seid ihr da, die? Naja, du hast ja keine, also unsere Gesetze sind da relativ klar. Es darf keine Pornografie geben. Ja, aber Ob du das vieles. hier als Pornografie einordnen würdest, ist wohl nicht so eingeordnet worden, weil die Filme werden ja freigegeben oder nicht freigegeben oder Ja, man war auch gekennzeichnet von oder irgendwas. Pro da gesprochen, ne? Posieren oder so hieß es dann auch. Da. Ganz eindeutig fand ich das nicht. Ja, aber hier haben wir ja schon ein künstlerisches Umfeld für diese Szenen. Naja. Also es wird eine Geschichte erzählt und so weiter. Wenn es jetzt nur ein Video gäbe von irgendwelchen solchen Kindern, Ja, und das die könnte man da halt, das irgendwie. ist halt das Ding, ne? Das könnte man jetzt halt sagen, irgendwie, weil Sachen, irgendwie Darstellung von irgendwelchen Dingen natürlich, die normalerweise nicht erlaubt sind, jetzt aus dem Erwachsenenbereich, da würde ich das als Argument halt eben einsehen. Aber so muss man halt immer noch sagen, dass sie halt diese jungen Darsteller halt dazu gekriegt haben, diese Sachen da halt irgendwie aufzuführen. Und das ist halt das Problem, was die Leute damit haben. Und Die Realität wird aber sein, dass ganz viele von den Mädchen mit solchen Vorbildern aufwachsen. Ich meine, guck dir doch mal an, was musikalisch momentan läuft. Da laufen ja, doch das scheint Mädchen. allerdings auch in diesem Film überhaupt gar nicht vernünftig irgendwie dargestellt zu werden, zumindest nach den, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur die zahlreichen Videos dazu gesehen, die sich damit beschäftigt haben. Und da Also ich wurde finde es eigentlich, unappetitlich einfach. ja, Also ich total. brauche das nicht, aber ich kann das halt auch nach geltendem Recht, meine ich, ist nicht Nee, ich glaube, möglich, das das wäre sozusagen zu normalerweise wäre das ein verbieten. Problem und da kommen wir auch gleich noch zu. In diesem Fall von den Sachen, die ich da halt dazu gehört hatte, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt kann ich leider nicht den Ali mit der Antonio-Stiftung jetzt hier noch dazwischen wuseln. Wolltest du noch mal sagen, der hatte ja da irgendwas geschrieben, das passt jetzt, glaube ich, thematisch gerade. Der Ja, ich. Adiodu hat auf Twitter geschrieben, ich muss es mir nur gerade Ja, selber genau. hier. Wer gegen Hast Kindesmissbrauch du ist, wird von der Amadeo-Antonio-Stiftung als Nazi bezeichnet, weil die da irgendwie geschrieben haben, dass es bei Facebook und so irgendwelche Foren gibt gegen Kindesmissbrauch, die dann, wo dann, Ja, also das, Sie sagen ganz klar, das kann ein Indiz dafür sein, dass du es im Netz mit einem Rechten zu tun hast, dass er sich für Kampagnen zum Schutz der Kinder vor Sexualisierung einsetzt. Soweit sind wir Also. jetzt schon, dass jemand, der diesem Film skeptisch gegenübersteht, kriegt schon mal ein Warnschild aufgepappt. Könnte recht sein. Ja, und Wer dann ist sagt hier das? die in dem Tweetverlauf, sagt die Amadeo-Antonio-Stiftung noch, deine Behauptung ist Unsinn. Der Punkt steht eindeutig als ein Beispiel, ein großgeschrieben, unter einem auch großgeschrieben von mehreren Punkten, die explizit als Anführungsstrichen Hinweise bezeichnet werden. Wer sich ernsthaft für das Thema interessiert, kann hier mehr dazu lesen und dann kommt eine Broschüre. Was tun, wenn Neonazis das Thema Kindesmissbrauch instrumentalisieren von Bell Tower News? Dazu sagt Ali dann nochmal als Antwort: Unsinn ist das undifferenziert in einer Broschüre etc. aufzunehmen. Da steht explizit Kindesmissbrauch ohne weitere Erklärung. Man kann es nur so auffassen, wie es da steht. Ist man gegen Kindesmissbrauch? Steht man im Verdacht, Nazi zu sein, und ja, das ist Unsinn, hat dann Ali ja noch geschrieben dazu. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, es ist immer die Szenen da, die wirklich so minutenlang sind im Grunde. Ich weiß nicht, ob es der Großteil des Films ist, eigentlich nicht. Aber da, wo die Mädels halt so tanzen, so aufreißend und das ist borderline kriminell im schlimmsten Fall. Aber im allerbesten Fall ist es einfach nur ein nutzloser Filler, der eigentlich genutzt werden könnte, um rausgeschnitten zu werden und stattdessen ein bisschen mehr Character Development zu machen. Also die gesamte Story von dem Film ist eine, sozusagen die Story A und dann gibt es die Story B, wo sie einfach twerken. Weißt du so, und dieser Teil, der ist nicht nur halt, wie schon jetzt besprochen, irgendwo sehr hart grenzwertig und was wird aus der Gesellschaft und denkt einer an die Kinder, sondern zusätzlich einfach nur, ja, den Film runterziehend auf einer technischen Ebene. Somit ist der Film selbst nicht wirklich ein Film, der auf Sundance irgendwie was gewinnen sollte. Das ist halt, ja, nichts gewonnen dadurch. Da ist keine Character Development aus diesen Twerk-Szenen rausgeholt worden, nix. Also, Keine Ahnung, man, das hätte man auch einfach implizieren können, dass das Mädel tanzen geht und dann Freunde hat, so, aber egal. Interessanten Aspekt finde ich noch, der Zuschauer Bios Theoretikos hat gesagt, die 70er waren halt sehr liberal. Das war der andere. Also es gab ja schon in den 70ern solche Filme mit ein bisschen älteren Jugendlichen wie die Blaue Lagune oder so. Und das stimmt auch, aber wir haben es hier mit 11-jährigen Mädchen zu tun. Das halte ich nochmal für was anderes als eine 16-jährige Brooke Shields, die mal blank zieht. Das war eine Liebesszene und nicht so ein Show und Sex sozusagen. Das war auch, glaube ich, also ich das ist ewig her, seit ich den gesehen habe, aber das war auch, glaube ich, harmlos. Also mehr als ein paar Brüste hat man, glaube ich, nicht gesehen. Aber mit 11-Jährigen, naja. Ja, und hier kommt jetzt auf jeden Fall der Thomas Fischer mit einem passenden Ding dazu, weil es gibt ja diesen Kinderpornografie-Vorwurf gegen Gezelda, wie er auch in der Überschrift drin steht. Und der Herr Fischer hat hier wieder eine Kolumne geschrieben, sehr ausführlich, wie das halt sein Stil ist, wie wir ihn ja kennen. Und hier geht es erstmal um Maischberger, die irgendwie gegen das Wort von Kubicki, der gesagt hat, dass ja der Kachelmann völlig unschuldig gewesen ist, irgendwie da Einwände hatte, so nach dem Motto, ja, er wurde nicht beurteilt, aber das heißt ja nichts, so nach dem Motto. Ne, und und dann geht der Fischer halt erstmal darauf ein, auf die ganze Berichterstattung, die jetzt zu diesem Metzelda-Thema war, mit was halt eben diese Strafprozessordnung sagt und dass ja auch dieses Ermittlungsverfahren jetzt nicht nur dazu dienen würde, die Leute zu überführen, sondern das Ermittlungsverfahren dient halt dazu, entweder diesen Verdacht halt zu erhärten oder halt eben nicht. Also auch quasi in die Richtung, dass die Leute unschuldig sind, wird auch ermittelt. Und deswegen das immer so darzustellen in der Berichterstattung, ja, als wäre jetzt dieses Ermittlungsverfahren wie so eine Art Mini-Schuldspruch schon quasi. Und halt eben gerade in diesem Sexualding, wo ja der Kubicki da auch bei Maischberger gesagt hat, diese Sachen wird man halt nie los, weil da ging es halt auch um diesen Metzelda-Sache jetzt, diesen Verdacht. Und und das hat die Maischberger dann quasi auch direkt schon bewiesen, dass man die Sachen nie los wird. Und und dann sagt der Fischer halt noch so ein paar Vergleiche, was jetzt diese ganze Geschichte mit dem Bilderbesitz halt eben angeht. Da steht hier halt drin. Und da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel irgendwelche Handlungen mit Tieren, die sind quasi nicht illegal, die zu machen. Aber wenn du ein Bild davon malen würdest, dann wäre es halt wieder illegal, weil es da dann ein Gesetz gegen gibt. Und zu diesem ganzen Thema Kinderpornografie schreibt er hier halt eben auch, listet er mal die Fälle auf, die es gibt und wie viele von denen da Verurteilung haben und wie viele zu Bewährungen und so. Und sagt dann halt eben, dass es eben nicht so eindeutig ist, also quasi, dass es da viele Abstufungen gibt und jetzt nicht jeder Fall davon irgendwie das schlimmste vorstellbare Szenario irgendwie ist. Ne? Also da gibt es halt viele verschiedene Dinge, die da irgendwie sein können und Gesetz da schon ziemlich heftig ist an dem Punkt auf jeden Fall und da deswegen auch diese großen Unterschiede entstehen von mehrjährigen Haftstrafen bis zu Bewährungen und so. Ne? Für Sachen, die jetzt auf dem Papier quasi der gleiche Paragraph sind. Der Staatsanwalt hat doch irgendwie zu einer Frau gesagt, sie hätten die Bilder doch auch auf dem Handy, da kriegen sie aber auch eine Strafe, ne? Und dann wollten sie aber die Strafe nicht akzeptieren und muss jetzt irgendwie auch vor Gericht oder sowas gezerrt werden. Ein bisschen absurd. Aber das, ja, man weiß eben nie genau, was dran ist. Und der Metze war ja auch ein bisschen speziell, was diese Kindersachen angeht. Der hat ja so einen Verein oder sowas gehabt, so eine Stiftung. um irgendwelche armen Kinder zu stützen, zu helfen und so weiter. Und klar, das ist dann wirklich so naheliegend, dass er da eine Neigung hat. Aber es ist vielleicht auch irgendwie naheliegend, dass er, was weiß ich, zum Beispiel solche Bilder von Cuties irgendwie an diese Freundin geschickt hat mit der Bemerkung, guck mal, wie schlimm oder so, ja. Und dann ist er schon, da drin gehangen. Also ich könnte mir halt einfach auch vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen eine Intrige ist oder so. Was ich eben auch auffällig finde, ist, dass der Metze sich überhaupt nicht dazu äußert. Ne? Und auch irgendwie Anwälte wohl überhaupt nicht. Das heißt, die haben doch irgendwie ein klares Bild davon, wie sie da jetzt vorgehen wollen oder so, ohne Öffentlichkeit eben zu vorstellen. Ja, ich glaube, da kannst du auch nicht gewinnen. Das ist ja gerade das Ding. Ne? Also. Weiß ich nicht genau. The Legend of Metzelda. Der Klett Verlag überarbeitet seine Übungshefte, weil immer mehr Eltern sich angeblich über rassistische Stereotype in diesen Büchern oder auf diesen Büchern beschwert haben. Und wenn man sich diese Bücher dann anguckt, dann ist das jeweils so ein Lernheft mit ein paar Seiten drin, wo man Sachen halt ergänzen und so die üblichen Grundschul-Lernhefte halt. Und da ist ein kleiner Indianer drauf, der dich durch das Buch führt. Und das halten diese Leute für falsch. Ja, Indianer können oft nicht lesen. So. Das heißt halt, dass die Indianer-Übungshefte, man hat sofort natürlich nachgegeben, wie das so ist heutzutage. Es sind neue Hefte in Vorbereitung, die heißen jetzt meine Anoki-Übungshefte. Im nächsten Schritt erfolge nun die visuelle Anpassung der Hefte, kompletter Relaunch 2021. Und so weiter und so fort. Immer wieder gibt es Diskussionen um offensichtlichen oder unterschwelligen Rassismus in Kinder- und Schulbüchern. Was ist denn für rassistische Bezüge bei Indianern überhaupt? Also, zuletzt sorgte Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer für Wirbel. Dazu, was Maman gefragt hat, sagt der Klett Verlag, wir teilen die Ansicht, dass sich Schülerinnen und Schüler heute kritisch mit den Themen Postkolonialismus, Rassismus, Diversität und Migration auseinandersetzen müssen. Dazu gehört auch die Ausbildung eines Bewusstseins für historische Sprachbilder, die auf kolonialen Weltbildern basieren. Ja, das trainiert man am besten, indem man es aus den Schulbüchern rausnimmt, ne? Yes, sir. Sie können es doch irgendwie politisch korrekt nennen, das amerikanische Ureinwohner-Übungsheft. Ist das dann immer noch Rassismus oder liegt es nur an dem Indianer? Was genau ist falsch? Oder darf man der kleine Weiße, die kleine Weiße, die da, they Wimksen of Color Schulbuch? Das ist wegen der Federn im Haar. Hat man dann Tiere gequält oder so? Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Ja. Ich trage ja auch selten Federn im Haar, weil ich die Tiere nicht quäle. Ich kenne vielleicht das eine oder andere Stereotyp über Indianer, aber ich glaube, da ist kein Negatives bei. Ich weiß es nicht. Außer ja, dass sie vielleicht Casinos betreiben oder so. Also, naja. Alkoholismus. Alkoholismus, ja, okay. Feuerwasser. Aber Friedenszweifel ist schon eine gute Sache. Ne? Ja, aber die haben die Leute ja auch skalpiert. Ne? Haben die auch gemacht. Ja, also, Bäume umgehauen haben sie auch und Büffel gejagt und so, genau. Ziemliche Schweine gewesen. Und damals, wie sie den Center einfach erschossen haben in Winnetou. Da. Cancel Culture. Apropos erschossen. Cancel Culture, Cancel. Ja, Die Kulturzeit hat diese Woche auch eine ganze Ausgabe über Identitätspolitik und Cancel Culture gemacht. Ja, das ist der neue heiße Scheiß auf jeden Fall. Die Leute können gar nicht genug kriegen von diesem Cancel. Kommt die auch mal an. Diese Kabarettistin provoziert. Sie spricht über MeToo, ausgelöst auch durch Übergriffe des jüdischen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ist das Antisemitismus oder Kunst? Oder Antisemitismus als Kunst getarnt? Vor kurzem wurde eine Hamburger Lesung von Lise Eckert abgesagt. Aus Sorge vor Protesten von links. Seither streitet Deutschland über die Cancel Culture, die Kultur des Absagens. Aus übertriebener politischer Korrektheit wird die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit kaputt gemacht, warnen manche. Stimmt das? Die Journalisten Ulf Poschert und Sascha Lobo diskutieren. Ja, kommt ihr nie drauf, wer von den beiden dafür ist. Nee. Hoffentlich strikt uns Depeche Mode nicht den Stream weg. Ja, kann gut passieren. Da soll ich direkt Verzerrer drauf machen? Weiß nicht, wenn der Song noch weitergeht, würde ich das wohl tun. Ich habe das ja noch nicht gesehen. Kotieren. Warum Lisa Eckert etwas eindeutig Antisemitisches auf der Bühne sagen kann und man dann nicht dagegen protestieren soll, weil man dann automatisch Cancel Culture und Untergang der Zivilisation. Ja, das kann man so oder so in der. Ja, eindeutig. Eindeutig ist das alles eindeutig. Ja, wenn man schon so in die Diskussion einsteigt, da kann ja nichts vorangehen. Das war antisemitisch. Die hätten auch, um ehrlich zu sein, zuerst das Zitat vorlesen sollen, worum es geht und nicht einfach nur sagen, ja, ist antisemitisch. Das haben kann wir doch eben gehört. Möglich. Ja, ich weiß, ja, aber ich meine die im Gespräch, weißt du, so als Gesprächskultur. Ja, vielleicht weißt haben sie das ja auch getan, das weiß ich ja nicht. Also die haben ja jetzt reingeschnitten, aber ja, zu der Sache, ich meine, wir haben da schon drüber geredet. Das ist aus meiner Sicht, ist das ein Aspekt an dieser ganzen Sache, der sich geradezu aufzwingt, ne? Weil wenn man da schon immer beigeht und da so ein Ding draus machen will, so ein MeToo, ne? Also ich auch, und dann alle wieder angerannt kommen von wegen, was das jetzt irgendwie aussagt, über das Geschlechterverhältnis und so, und man das in jeden Bereich, jeden Lebensbereich wieder reinprojizieren muss, diesen Scheiß, dann finde ich das durchaus eine, ja, vernünftige Observation, wenn man halt eben sieht, dass es da noch andere Dinge gibt, die diese Leute gemeinsam haben, und das dann dem halt gegenüberstellt, diesem, wie man halt an der einen Stelle irgendwie probiert, da so ein Gesamtding draus zu machen, und an der anderen Stelle ist es dann aber ja, haram, das dann irgendwie zu sehen, dass es da noch mehr Dinge gibt, die diese Fälle miteinander gemeinsam haben. Ja, ich meine, das, also ich kann das sagen, dass ich da keinen Zusammenhang sehe, weil ich die ja bei dem anderen Kram auch nicht sehe. Aber wenn ihr das bei dem einen Ding seht, warum ist es bei dem anderen Ding dann haram? Also, ja. Interpretiert. Okay. Die Frage, um die es geht, ist, kann so jemand auftreten, ohne bedroht zu werden? Ob es bei Eckert tatsächlich Drohungen gab, ist unklar. Die Stimmung in. Ja, nee. Was es auf jeden Fall gab, sind die Sachen, die ja schon passiert waren bei diesem Veranstalter, bei dieser anderen Sache. Und wo er halt damit gerechnet hat, dass das wieder geschehen könnte. Es ging ja nicht um irgendwie, ja, wir machen hier die ganze Zeit irgendwie was und jetzt kommt die eine da und dann geht es irgendwie nicht, sondern. Stell dir mal vor, du hättest vor 6 Jahren gefragt, ob die Drohungen gegen Zoe Quinn oder Anita Sarkeesian substanziell sind. Ja. Da wärst du von den gleichen Leuten gevierteilt worden, die heute die Eckert da wegmobben wollen. Ja, ist auch so. In der ganzen Debatte ist oft aggressiv. Der Begriff Cancel Culture kommt aus den USA. Dort tobt der Kampf um das Sagbare und Unsagbare besonders heftig. Ja, aber auch wieder diese Legende, dass das nur in den USA, bei uns ist das ja gar nicht. Also. Ja. Und das sei irgendwie schädlich oder so, weißt du so. Wenn das ermöglicht sowas, okay, Liar in Chief so als Riesenbaby, das hier ist Meinungsfreiheit. So, ja, und auch an der Stelle denke ich mir wieder so, ja, und den Trump, den wollte er dann weghaben, gerne, oder wie? Ja, es ist genau, was ich meine, ne? So, das ist dieser Kulturkampf, der in Amerika vorkommt. Das ist so dieses scheiß Panikding von, ja, in Amerika, den geht's schlecht. An Impeachment und das und jenes, was sie alles versucht haben, um ihn loszuwerden. Das ist ja auch Cancel Culture im Endeffekt. Ja, man hat alles, alle Brocken irgendwie in Bewegung gesetzt, die den Hang runterrollen auf ihn zu, die man gefunden hat. Aber man hat ihn nur halt nicht getroffen. Ja, Lisa Eckert, ich hätte irgendwo einen Bericht gesehen, wo sie dann auch berichtet haben und gezeigt haben, dass das eigentlich noch weiterging, was er da erzählt hat. Und dass das da eigentlich auch sich ein bisschen aufgelöst hat hinterher. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das hier jetzt dabei war oder nicht. wollte ich nur gesagt haben. Nee, ist nicht dabei, aber das ist schon klar, dass die Sache, also wie gesagt, ich habe das ganze Bit-Ding von ihr auch gesehen und das ist absolut in Ordnung, was sie gesagt hat. Schön, und es ist eine Observation, die ich so ähnlich halt auch schon gemacht habe. Und ja, also ich finde das vollkommen gerechtfertigt, also sich damit zu beschäftigen. Und sie hat das auch vernünftig gemacht, aus meiner Sicht. Und in Deutschland? Stimmt, die deutsche Forschungsgemeinschaft lernt. Ja, und Black Lives Matter Plakat und so, ne? Das ist alles nur für die offene Debatte oder was? Black Lives Matter. Auch sehr wichtig zu erwähnen ist, wie gesagt, dass hier Cherry-Picking gemacht wird. Du kannst nicht einfach eine Person canceln, weil sie eine Sache gesagt hat und dann einfach sagen, sie ist deswegen toxisch, wegen einer einzigen Sache, die aus dem Kontext gerissen wurde. Ich meine, komm, Alter. Was soll das? Alter, leb doch mal ein bisschen. Löschte einen Post von Dieter Nuhr. Vorwurf, er verharmlose Klimakrise und Corona. Die Autobiografie von Woody Allen sollte bei uns nicht erscheinen. Vorwurf, sexueller Missbrauch. Und eben die Lisa Eckhardt-Absage. Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt, warnt vor einer Ästhetik der Unfreiheit und Zensur. Ich wünsche mir nicht, dass wir diese... Die Zensur und Söhne sind wieder da. amerikanischen Verhältnisse haben, aber ich sehe uns schon auf dem Weg dorthin. Als Woody Allens Autobiografie im Januar bei Rowohlt rauskommen sollte, forderten Rowohlt-AutorInnen, das Buch solle nicht erscheinen. Es sei klar, dass Allen in den 90ern seine kleine Adoptivtochter missbraucht habe. Dafür gibt es aber letztlich keine Beweise. Aussage steht gegen Aussage. Nee, das Rowohlt ist eben, brachte nee. Das Buch auf. Das ist eben nicht Aussage gegen Aussage. Das ist zusätzlich das, ja, aber dann gehen Leute hin und sagen, das ist mir scheißegal, präventiv canceln wir den. Und das ist Cancel Culture. Weißt du, wenn es Aussage gegen Aussage ist, müsste man dann sagen, weißt du was, unschuldig so, bis halt das Gegenteil bewiesen ist. Und nicht einfach sagen, ja, okay, könnte sein, mal präventiv, mal nee. Ja, Leute wollten den Typen nicht da haben. Sie haben sich Gründe gesucht, sie haben Gründe gefunden, sie so zurechtgestutzt, damit das passt. Und scheißegal, ob es dazu Beweise gibt. Ich weiß es nicht, ob es dazu Beweise gibt. Mir geht es auch nicht darum. Mir geht es darum, dass man halt dann schon trennen sollte, weißt du, so in gewisser Weise. Ja, selbst wenn nicht. Straftäter dürfen auch Bücher irgendwie schreiben und veröffentlichen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ja. Wobei das halt nie gerichtlich wirklich geklärt worden ist. Es ist nie ein Verfahren gegen Allen eingeleitet worden. Ja, weil man das Kindeswohl im Vordergrund gesehen hat. Also nicht, weil Allen irgendwie besonders... es gab wohl einen hinreichenden Tatverdacht, aber das konnte nicht bewiesen werden. Es gibt ja auch den Sohn von ihm, der absolut auf seiner Seite steht und sagt, das ist eine Kampagne von Mia Farrow gewesen, um die Kinder und Woody Allen zu entfremden und ihrem Ex-Mann zu schaden. Also da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten und ich finde es falsch, wenn irgendwelche Aktivisten dann auf einmal wissen, was wahr ist. Ja, das ist ja genau, was ich meine. Es ist nicht einfach nur Aussage gegen Aussage. Später, ne? Es hat halt eher wirklich damit zu tun, dass es schon Aussage gegen Aussage ist und nie irgendwie was Größeres werden würde. Aber trotzdem hat Woody Allen Schaden getragen und nicht die Leute, die ihn im Endeffekt da reingeritten haben. Es ist sozusagen die andere Seite von Aussage gegen Aussage, hat auch Verantwortung zu tragen und irgendwie einen Effekt davon zu spüren, weil sonst können die genau dasselbe noch mit anderen Leuten machen, was ja genau das Problem ist mit dieser MeToo-Bewegung. Es ist, Protest gegen Woody Allens Buch nicht auf einem viel zu schnellen Urteil? Sascha Lobo findet das nicht. Seit wann ist es eigentlich so, dass die eigene freie Entscheidung, was man tut, wen man auf die eigenen Bühnen lässt, mit wem man zusammen veröffentlicht wird, seit derart skandalisiert wird? Wenn ich ja, das ist so gewesen, zum Beispiel bei dieser Nummer. Ich weiß nicht mehr, mit wem das war, aber das war auf jeden Fall dieses Ding da, wo die sich dann gedacht haben, dass es mit der Eckhardt genauso sein könnte. Da war das so. Da haben die sich gedacht, sie laden jemanden ein auf die eigene Bühne und dann kamen irgendwelche Leute mit Stiefeln vorbei und haben das Gas aufgedreht. Was halt auch interessant ist, weil hier, was Sascha Lobo hier sagt, geht ihm absolut so radikal gegen seine eigene Weltanschauung und der versteht es einfach nicht. Der Typ will doch hier für Menschheit einstehen und für das Wohl der ganzen Menschheit so irgendwo. Ja, aber die schlechten Menschen, du musst die doch wegmachen. Ja, aber Moment. Wer ist denn auch ständig auf dem Trip von, der hat mal für den Antaios Verlag geschrieben, der hat mal Don Alfonso geliked, der hat mal das, der hat mal das. Blocken der hat ja hier und hier unmöglich gemacht. Wer macht das denn? Der Witz an sowas ist halt, ich würde Sascha Lobo schon irgendwo nahelegen, dass wenn er gecancelt wird, und das wird er irgendwann, das wird ständig irgendwie so passieren, dass erst, weißt du, canceln sie die da drüben und dann geht's dir an den Kragen. Weil, wie gesagt, wir haben schon genug Beispiele gesehen, wo Social Justice Warrior niemals zufriedengestellt werden können. Und Sascha Lobo wird irgendwann selbst Teil des Ganzen sein, aber jetzt auf der anderen Seite, weißt du, jetzt kann er sich noch beruhigen. Aber irgendwann findet irgendjemand. Der Mann ist ein alter weißer Mann, also von daher sind seine Tage sowieso gezählt. Ja. Ach so, das ist ja dieses Tipp Nummer 2, kenne dein Privileg. Ne? Soll ich euch nochmal die Geschichte erzählen, wie das Wort Hahnerei entstanden ist? Ich mit jemandem nicht auf der Bühne stehen möchte, dann ist das meine freie Entscheidung. Das ist Liberalismus, dass ich sage, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Und das öffentlich zu. Ja, ist es. Ja, ist es auf jeden Fall. Klar, ja, du kannst so entscheiden. Ja, ja so auf jeden Fall. Du, ja. Ja, aber Sascha, verstehst du nicht? Wenn die Lisa Eckert nicht auftreten kann, dann können die Leute, die sie sehen wollen, sie nicht sehen. Ist halt einfach, ist einfach grundsätzlich ist es so, Herr Lobo, ist es generell so, dass Leuten eine Bühne zu verweigern immer ein schädlicheres Ding ist, als ihnen die Bühne zu erlauben, damit sie sich selbst dort frei entfalten können und wenn sie sich lächerlich machen, sind sie halt lächerlich. Wenn man was verweigert, dann heißt es ja eigentlich irgendwie, man verzichtet auf was. Aber die Leute, die diese Veranstaltung da zerstört haben von der Lisa Eckert, die haben ja auf nichts verzichtet. Die wollten da sowieso nicht hin. Sie haben anderen Leuten die Möglichkeit genommen, von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen, sich das anzusehen, was sie sehen wollen. Na, die hatten ja im Prinzip eine andere Veranstaltung zerstört. Und die sind ja nur davon ausgegangen, dass das mit der Eckert dann wieder so laufen könnte, weil sie in dem entsprechenden Viertel sind. Und die kennen ihre Pappenheimer da in dem Viertel. Ne, in so einem super tollen, weltoffenen Viertel, wo man nicht klarkommt damit mit den, mit den Observationen, die die Leute haben, mit den Feststellungen. Das ist so eine kindische Position. Das ist genauso wie ein Kind, das sich weigert, irgendwo Gemüse zu essen, weil es sagt, so, es ist mein Mund, ich mach den auf, wenn ich will. So, ja, aber weißt du, so für deine eigene persönliche Entwicklung, damit du langfristig gesund und glücklich bist, musst du es verhindern, Filterblasen aufzubauen. So, ja, es ist nervig, ja, du magst es nicht, aber weißt du, dann ist es viel einfacher, sein eigenes Weltbild anzupassen, als zu sagen, die ganze Welt ist falsch. Das ist, wenn das eine Kind kein Gemüse essen will und deswegen sagt, die Mutter darf keins kochen, auch wenn die anderen vier Kinder super gerne Gemüse hätten. Das ist das Problem. Aber der Witz ist halt wirklich, dass der Typ hier von Liberalismus spricht, aber das, was er da sagt, ist im Endeffekt das, was autoritäre, totalitäre Regime verwenden für ihre eigene Machterhaltung. Sowas wie, weißt du was, das will doch keiner sehen hier. Wir führen jetzt Gesetze ein, die Homosexualität kriminalisieren. Das will das ist doch pervers hier, diese zwei Männer sich küssen oder zwei Frauen. Das ist nicht, natürlich, das ist gegen Gott. Danke, Sascha Lobo, du hast nichts gelernt. So, Alter. Oh, Junge. Nee, ich schreibe doch an einen Zug, wie ist das denn, wenn man dann einen Club aufmacht und dann einfach nicht möchte, dass man Schwanze auftreten oder so, ist das dann auch noch in Ordnung für ein Lobo? Was ist, wenn ich eine Bäckerei habe und ich backe keinen Kuchen für Schwule? Kann ich dann auch genauso sagen, hey, das ist meine Bäckerei, mach deine eigene auf, lol. Eigentlich kann man das alles, ja, aber du hast dann trotzdem den Shitstorm am Arsch halten, ne? Eine ganze Reihe von Leuten, mit denen würde ich niemals mich auf eine Bühne stellen. Und das ist nicht der Untergang der Welt und es ist auch nicht die große Untergang der Welt ist aber auch ein Vergleichsmaßstab. Der Untergang der Welt ist es nicht, weil du so irrelevant bist. Niemand würde das irgendwie als krasses Ding sehen, wenn du sagst, nee, mimimi, will ich nicht. Aber es ist schon so schädlich halt für dich selbst, dass du nicht in der Lage wärst, mit allen Leuten zu interagieren, aber gleichzeitig eine Gesellschaft haben willst, die irgendwo für die ganzen Menschheiten, so für die ganze Menschheit da ist. So für so viele Menschen wie möglich, weißt du, so wenig wie möglich Leute ausgrenzen. So, der hat doch so viel kognitive Dissonanz im Kopf. Ja, kann nicht sein. Weiß ich nicht genau. Ist er nicht intelligent genug eigentlich auch, um das zu verstehen? Macht er das nicht vielleicht für seine Frau? Ich meine, weil die doch so Feministin ist und so. Ja, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist halt dieses Ding. Frauentrennung meinst du? Er ist halt voll auf seinen Talking Points hier, ne? Also das hat ja auch überhaupt nichts mit den konkreten Fällen jetzt überhaupt zu tun oder so. Die Leute beten einfach ihren Scheißdreck darunter, von wegen, ja, ist doch nur, kann ich mir doch aussuchen und Kontaktschuld und so weiter und so fort und vernünftig erklären, was da jetzt irgendwie schiefläuft mit anderen Leuten dann oder so. Kann der gute Mann halt natürlich auch nicht oder so. Ich meine, wir spielen ihn ja hier auch ab. Bei uns im Stream so, ne? Also, wir haben ja auch keine Angst, dass die Leute dann hinterher sagen, so, ja, der Sascha Lobo, der hat es euch jetzt aber gegeben oder irgend sowas. Ne? Ja, oder ihr habt den falschen Leuten eine Plattform gegeben oder so. Ja, genau, oder der stimmt jetzt hier alle um oder irgendwas. Ne? Ja. Also, wie gesagt, mein Umgang mit solchen Leuten ist, hey, bitte stell dich neben mich, sag mir das ins Gesicht. Ich verlange es von Leuten, aber diese Leute, wenn sie bemerken, dass ich ihren Forderungen hinterherkomme, machen sie einen Rückzieher. Und weißt du, und dann verschwinden sie in ihrer Cancel Culture wieder. Das ist genau das Ding. Das zeigt ganz klar, diesen Leuten geht es nicht um eine Bühne zu teilen oder nicht zu teilen. Ihnen geht es darum, das zu vernichten, was sie sowieso schon vernichtet sehen wollen. Und das, was sie ausnutzen, ist halt die Meinungsbühne. Ja? So, also ist auch ein ganz anderer Kontext, weil eine ganz andere Absicht dahinter ist. Meine Güte. Und vor allem radikalisiert das doch die andere Gruppe. Weißt du, wenn ich eine Gruppe von Nazis sehe und ich mag die nicht und die sind halt voll gammlich und so, ne, dann würde ich doch wollen, dass diese Leute eben weniger Nazi sind. Also würde ich mit ihnen hingehen zu ihnen und mit ihnen auf der Bühne reden. Weißt du? So, aber nein, nö, das ist ja voll schlimm. Nö, es ist natürlich viel besser, die Leute in ihren eigenen Hirngespinsten da wohnen zu lassen. Genau, Sascha Lobos. Hast du gut verstanden. Bedrohung durch Cancel Culture. Allerdings, im Zeitalter des Shitstorms kann der Druck auf Veranstalter und Verlage schon sehr groß werden. Ich bin so ein bisschen ermüdet mit den Frontenbildungen. Wir könnten... Ja, was mir gerade eingefallen ist, ist dieses Beispiel von Thalia, hier diesem Buchladengruppe und den Kochbüchern vom... hier vom Dingenskirchen. Hildmann oder was? Hildmann, ja. Wo sie auch irgendwie meinten, oh, da kaufe ich nie wieder ein, wenn ihr die weiterverkauft und so. Und dann haben wir die scheiß Kochbücher von dem. Unpolitischer Krempel. Gecancelt. Ja, Leben, das ja. Darf alles nicht sein. Und da muss man dann auch wieder, ne, und was halt eben auch dieses Aspekt von dieser Cancel Culture sind, wo die hier drum herum reden, ist dieses Ding von wegen, wir müssen die Leute fertig machen. So, ne? Die dürfen auch keinen Fuß mehr wieder auf den Boden bekommen. Und es ist auch egal, ob das jetzt überhaupt irgendwas zu tun hat mit dem, was sie da gerade reden oder mit dem, was sie da jetzt gerade tun, beruflich oder whatever. Nee, wir haben das identifiziert. Das ist irgendwie hier eine Ansicht, die nicht geht, die uns unser Weltbild kaputt macht, keine Ahnung. Und jetzt müssen die halt eben komplett fertig gemacht werden, sodass sie ja komplett verschwinden. So, ne? Das ist ja dieses Ding, weil es geht ja noch nicht mal nur um die einzelnen Sachen oder so, von wegen die Eckart soll ihr Stück nicht mehr aufführen, wo dieser Kommentar irgendwie drin ist oder so. Sondern nee, das ist ja, wir haben ja dann festgestellt, das sind die schlechten Menschen und die schlechten Menschen müssen natürlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und das ist halt auch dieses Ding. Und auf jedes Beispiel, was sie da jetzt bringen von Leuten, die berühmt und bekannt sind, die irgendeinen Poschert kennen und hinterher in der Welt was drin steht oder in irgendwelchen anderen überregionalen, sagt, da gibt's garantiert in jeder größeren Stadt mit irgendeinem Antifa, keine Ahnung, was weiß ich nicht, was verbannt, irgendwelche Leute. Ich erinnere mich da noch an Dinge, die wir hier mal aus irgendwelchen Fußballfans sehen, wo irgendwelche Leute da irgendwelche Flyer gedruckt haben, wo sie irgendwelche Namen von irgendwelchen Leuten drauf aufgelistet haben, die angeblich irgendwelche Nazis sind oder irgend so ein Zeug. Da gibt es garantiert etliche Beispiele von denen man nie irgendwie was hört, ne, die irgendwo bei irgendwelchen, ne, und wo die Leute dann einfach, ja, sich zurückziehen, keine Ahnung. Ja, genau, die Beispiele, die es gibt, die sind ja schon hässlich genug, ne, wenn du an so einen Pirinci denkst oder so, der verkauft dann noch nicht mehr seine Katzenbücher, glaube ich. Der ist ja gar nichts mehr, der haben sie richtig ausgeschaltet, so ungefähr. Ja, das finde ich auch eine Sauerei, sowas, ne. Ja, aber ich meine, es gibt halt auch noch Leute, die überhaupt gar nicht bekannt sind, ne? Und von denen würden die auch nie irgendwie was erfahren. da in ihrem Bereich, um dann zu sagen, so, ja, hier die Cancel Culture und so. Ich wundere das ja schon, dass sie nicht mit dem Gedicht ankommen an der Häuserwand und so. Das ist schon wahrscheinlich schon wieder komplett vergessen. Weil das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, ey, wie weit sind wir eigentlich schon? Und auch mit dieser ganzen Aufarbeitung davon, wo sie dann, die ja auch nur daraus bestand, dass sie dem Künstler da irgendwie gesagt haben, wie sexistisch sein Werk irgendwie ist, dem das erklärt haben. So als wüssten die das irgendwie. Ja, die hätten sich das auch einfallen lassen in den Ferien. Vielleicht war auch da die Sonne zu stark. Als wüssten die das auch irgendwie besser als der selber, was irgendwie die Intention von seinem Werk wäre. Das gehört ja auch immer mit dazu. Die wissen das ja alle immer viel besser als alle anderen, was ihre politischen Positionen sind und so, ne, und was sie eigentlich damit sagen wollen. Das wissen die alle. Die sind so super schlau, die wissen das alles viel besser als die Leute selber. Aber rechts. Ja. Also, das sind Leute, die durch Vergeltungsmechanismen Selbstjustiz betreiben wollen und sie dann aber das so weit anpassen, dass sie sagen können, hey, ja, okay, hey, wir sind im Endeffekt eine Terrorgruppe, die Leute durch unsere politischen Aktivitäten Angst einjagt, damit sie sich halt eben aus dem Diskurs entfernen. Aber wir machen das nicht, indem wir sie vernichten, sie umbringen, sie, keine Ahnung, Sachschaden verursachen. Nö, wir betreiben Rufmord. Wir vernichten ihre Karrieremöglichkeiten. Wir machen sie mundtot. Und es ist im Endeffekt genau dasselbe Ding. Es ist halt, ja, Selbstjustiz. Und deswegen, also solche Leute sollten im Endeffekt selbst genauso bestraft werden, wie die Leute, denen sie eine Strafe auferlegt sehen wollen. So halt nach dem Gesetz eben, das meine ich. Wenn sich da der Wind dreht politisch, kommt es auch dazu. Das ist ja genau das mit einem größeren Maß an Toleranz gegenüber Andersdenkenden in der Lage sein, auch diese aktuellen Konfliktlinien in Debatten einfach friedlicher zu führen. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Das Beispiel Eckert zeigt die Frontenbildung sehr klar. Auf der einen Seite die ihr Antisemitismus vorwerfen. Auf der Gegenseite das Argument, das ist Satire und eine offene Gesellschaft muss das aushalten können. Ja, nee, klar, kennen wir auch nicht von anderen. Das haben sie vor allen Dingen verzerrt dargestellt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also das ist meistens, das sind das nicht die zwei Positionen, die es da gibt. Sondern meine Position ist nämlich, dass diese Observation, die sie da getroffen hat, ist absolut korrekt. So, ne? Und die hat auch einen Sinn. Sehe ich absolut eine Berechtigung dafür, und das, was sie hier ja irgendwie jetzt gerade gesagt haben, ist so, ja, es gibt halt die Leute, die sagen, das ist antisemitisch, und dann gibt es noch die Leute, ja, das ist zwar antisemitisch, aber das muss man schon mal sagen dürfen. So haben sie das da jetzt gerade hingedreht. Und das finde ich auch unmöglich. Also. Ich würde im Zweifelsfall immer sagen, alles muss gesagt werden können. Ich glaube, dass wir eine ziemlich breite gesellschaftliche Debatte darum brauchen, wo zieht man rote Linien? Und ich bin der Meinung, dass der Begriff... Rote Linien zieht man quer über den Kopf. Das ist aber Meinung. Ehrlich, auf deinem Schädel zieht man die. Ja, die rechte Hälfte distanziert sich von der linken Hälfte. Ja. Seit wann? Rote Linie? Kann man nicht warten, bis irgendwie sowas ist? Irgendwie was nervt oder so? Muss ich schon vorher sagen, da bin ich ja genervt, wenn ich das sage. Ja, Sascha weiß genau, wo die hingehören, also, die roten Linien. Der weiß das ganz genau. Der kann das von vornherein festlegen. Das war auch kein Problem. So, ne? Das ist ein Problem. Wir leben ja nicht in Lobistan. Weil das ist ja genau, das läuft ja der Freiheit entgegen, ja, zu sagen, wir ziehen überall rote Linien ein. Ja, das sind die roten Linien mit Farbe an der Scheune werden die gezogen. Ja, bis dann wieder irgendwer sich empowern will, indem er anderen Leuten sagt, wie scheiße sie sind. Beim Leute, warte, okay, ja, aber warte. Das Ding mit diesen ganzen roten Linien ist halt einfach, es funktioniert nicht, weil diese roten Linien immer ein subjektives Ding sind und die sind nicht subjektiv im Sinne von, ja, okay, da, also ich betrachte sie dort und du da drüben, sondern du hast eine Gesellschaft, die sich über Zeit entwickelt. Die Gesellschaft besteht aus Individuen. Individuen haben verschiedene Tatsachen zur Verfügung, verschiedene Prioritäten, verschiedene Weltanschauungen und du wirst niemals auf einen grünen Zweig kommen mit allen Leuten und dann sagen, ja, hier, das darf man nicht machen. Denn es wird sich über Zeit verändern. Das Einzige, was du damit aufstellst, mit dieser roten Linie, ist, dass du einen roten Stift generierst, der dann verwendet wird, um dich auszugrenzen, wenn dann deine Opposition an die Macht kommen sollte. Du erstellst genau das in der Form von zum Beispiel einem staatlichen Zensurapparat. So, und deswegen hat es da keine Grenze zu geben, allein deswegen schon nicht, weil, ja, es ist im Endeffekt wie so ein Hebel, der dann so einen Schuh auf deine Gegner ideologisch draufknallt, weißt du? Ja, so. Das ist wie eine Aufforderung, an der Linie zu kratzen, sozusagen. Bis ja. Dahin dann auch mindestens zu gehen. Ja, und vor allem bewegt sich diese Linie auch ständig und das ist auch gut so, das ist ja gesellschaftliche Entwicklung. So. Ja. So, das ist so, weil am Ende, an den beiden Enden der Linie steht jeweils ein Torpfosten. Ja. Ja, und in diesem Tor steht die Weltraumaffen. Begriff Cancel Culture, das verwischt diese Debatte eher verunmöglicht, weil er halt so ganz spezifisch ausschließlich auf Linke und auf Minderheitenmeinungen zielt. So. Ja. Wenn es die Leute sind, die canceln irgendwie, dann ist das wunderbar logisch, oder? Ja, also wenigstens ist Sascha Lobo seiner Meinung. Das ist gut. Oh, die französische Revolution zielt nur auf uns Adelige. Warum enthauptet man nur uns so? Warum klingst du wie ein Ossi? Wenn jemandem Rassismus oder Antisemitismus vorgeworfen wird, warnen Rechtskonservative sofort vor der Meinungsdiktatur, sagt Lobo. Cancel Culture als Totschlagargument. Ja, und wenn irgendjemand von der AfD was sagt, dann reden die anderen sofort vom drohenden Wiederauferstehen des Dritten Reichs. Ihr gebt euch nichts. Hufeisen. Danke. Ja, das war wahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Ding, da sehe ich da eher ein GG statt einem CC. Also was ich da sehe, sind Brüste. Das ist auch so gemeint. Auch schön. Ja, ein Gesicht. Brüste, da drunter ist hier so ein schickes Höschen. Und die Krallen an der Seite, verstehe ich nicht. Land ist vielfältiger geworden und damit auch der Streit um Sagbares und Unsagbares. Und häufig härter. Aus meiner Sicht gibt es natürlich auch im linken Spektrum Probleme, und zwar die Probleme, dass, was häufig als Cancel Culture bezeichnet wird, dass Druck ausgeübt wird auf Veranstalter, auf Verlage. Aber wenn man dann genau die linken Dinge als Cancel Culture bezeichnet und nicht sieht, wie häufig Konservative sagen, ich höre jetzt auf, Rundfunkgebühren zu zahlen, weil die sie eine Oma als Umweltsau bezeichnet haben. Ja, aber das ist ja wohl wieder ein Vergleich. Den niemand, der nicht, das ist so Chewbacca. Warte. Chewbacca ist ein Wookie, er lebt auf Endor. Warum lebt ein Wookie auf Endor? Warte. Das, was er da gesagt hat, du hast schon recht, aber wenn man so Devil's Advocate spielt, weißt du, für Sascha Lobo jetzt gerade, ne, so, und ihm sagt, ja, das ist genau das, was die Leute meinen, Sascha Lobo, du hast es verstanden. Du hast gecheckt, was das Problem an Cancel Culture ist, egal, ob es von rechts gemacht wird oder von links. Ja, ist geil. So. Ja, weißt du, ja, und vor allen Dingen jetzt melken sie auch wieder die Oma. Und wir wissen auch alle ganz genau, was da jetzt gleich kommt mit der Oma. Meine Oma ist im Hühnerstall. Außerdem wurde die nicht gecancelt. Die von Rechten im Internet betrieben wurde. Wenn man das dann nicht so bezeichnet, das ist für mich Bigotterie. Die Umweltsau-Satire des WDR. Proteste, Drohungen. Die AfD wollte mal wieder die Öffentlich-Rechtlichen canceln. Ne? Der Witz ist halt, ja, dass, wenn du schon sagst, das ist ein Problem, dann hast du Cancel Culture als Problem verstanden. Und es ist egal, ob es von links oder von rechts kommt. Das ja, ist so, aber das ist ja das Ding, das ist dem ja nicht egal. Und das, das ist ja wieder dieses, es geht doch nur darum, es geht doch nur darum, mit wem ich auf einer Bühne stehe und bla bla bla bla bla. Und das ist eindeutig antisemitisch. Und bei dem anderen Scheiß ist es dann wieder, das ist dann wieder falsch, aber halt eben auch nur nach seiner Leseart. Und ja, wie gesagt, das ist, was ich an die Scheune schreibe. Das ist das auch, Ding. Auch ein weiteres Gegenargument zu Sascha Lobos Position, bloß nicht mit den Rechten reden, ist einfach, weil dadurch, dass du das nicht tust und die es mitbekommen, gibst du ihnen automatisch Munition, um sich selbst als Opfer zu profilieren. Du machst ihnen leichtes Spiel. Du gibst ihnen die Möglichkeit, hier, da, bitteschön, carte blanche, du kannst einfach hingehen und dich als Opfer profilieren, brauchst niemanden irgendwas irgendwie vorlügen, kannst einfach sagen, hier, Sascha Lobo, der will nicht mit mir. Bei der Sache, was ich da damals dazu gesagt habe, das sehe ich halt immer noch so. Es ist auch alles übertrieben mit dem Umweltsaukrempel. Ist auch übertrieben. Auf der anderen Seite muss man sich auch wirklich fragen. Und das haben wir ja so oft schon gehabt mit diesen angeblichen Satiren hier irgendwie vom öffentlichen Rundfunk. Warum brauchen wir das? Wenn die Leute irgendwelche Satire machen wollen, dann sollen sie sich einen YouTube-Kanal öffnen, dann können sie Satire machen, so viel sie wollen. Ja. Andere Leute können das auch, Space Frogs oder so ein Kram können das auch. Wenn die irgendwie eine Satire machen, die ich nicht treffend finde oder so, dann sage ich dann, ja, habe ich blöd gefunden und fertig. Aber was soll ich hier mit diesem Gemeinwohl-Rundfunk irgendwelche Satiren machen, um den Leuten zu erklären, was für Arschlöcher sie sind. Und dafür nehme ich dann noch deren Geld. Das ist ja das Problem dabei. Und dass die AfD das dann irgendwie nutzt als Empörungsvehikel oder keine Ahnung wie was, das kann ja auch alles irgendwie sein. Und dass das nicht gerechtfertigt ist, meinetwegen auch. Aber ja. Aber das ist ja der Witz, es wird gemacht, um zu provozieren. Und wenn dann die Leute sich provoziert fühlen und sich als Opfer profilieren, ja, dann heißt es dann, wie kannst du nur? Ich bin nicht so sicher unbedingt, weil... Ja, und die Tat des einen oder der Fehler des einen hebt ja den Fehler des anderen nicht auf. Das ja, ist klar, ja. Das ja. Mit diesem Umweltsau-Ding war ja auch irgendwie so, das war zuerst irgendwie nur ein kleiner Part von irgendeiner Radiosendung und dann fanden die das irgendwie lustig und dann haben sie das nochmal von diesem Kinderchor irgendwie einsingen lassen. So ist das ja irgendwie entstanden. Also das hatte schon einen gewissen unschuldigen Faktor. Ich will da jetzt noch nicht mal unterstellen, dass sie das jetzt irgendwie nur gemacht haben, um irgendwie den Leuten vors Bein zu pinkeln. Aber so ist es auf jeden Fall angekommen. Und es ist halt immer noch irgendwie Gemeinwohl-Satire, was in meinen Augen halt nicht passt irgendwo. Also da muss man dann sich mal überlegen, ist man jetzt ein seriöses Medium oder will man sich irgendwie so einen Ausweg schaffen, um die Leute anzufeinden und dann zu sagen so, ja, you mad bro, ist doch nur eine Satire. Ja, und ja, das ist ja doof, sich da auf die Leute zu stürzen, auf den Durchschnittsbürger. Und auch da, weißt du, und auch da ist die Lösung im Endeffekt und das, was verlangt wird, ist nicht, dass man jetzt irgendwie den Rechten eine Plattform gibt, sondern dass man einheitlich handelt, dass man konsistent ist, Integrität zeigt, dass wenn der Staat unparteiisch sein will, er nicht einfach nur einer politischen Seite so eine Bühne bieten soll, sondern allen Seiten eine Bühne bieten soll. So, weißt du, das ist GEZ, aber mit Satire für alle. Ich sage Ihnen, das hier ist nur der Anfang. Wir werden sie aus ihren Redaktionsstuben vertreiben. WDR-Intendant Tom Buro gab nach, das Video wurde gelöscht. Wie schlimm ist das nun also mit der Cancel Culture? Ist sie eine Gefahr oder total überschätzt? Das lässt sich... Ja, da muss ich auch mal sagen, was ist denn jetzt die andere Meinung, die da unterdrückt wurde? Ist das jetzt eure Meinung, dass die Oma die Umweltsau ist oder ist das jetzt nur ein Witz gewesen? Weil wenn das nicht nur ein Witz gewesen war, oder ist es falsch? Wenn das jetzt nur ein Witz war, dann kann es ja wohl nicht so schlimm sein, wenn der Witz nicht gezündet hat und ihr wollt ihn nicht mehr aufführen, dann ist da ja keine Meinung unterdrückt, dann ist das ja nur ein Witz. Oder war es jetzt doch eure Meinung und dann... Vor allem ist es keine fucking Cancel Culture, der Rundfunk existiert immer noch weiter, da wurden keine Leute gefeuert, die das Ding gemacht haben. So, die wurde nicht die Zukunft vernichtet, die haben sich nicht umgebracht deswegen. Das hieß dann einfach nur, doofes Video, finde ich nicht geil. Leute haben überreagiert, Leute haben mitgelacht, weißt du, was soll's. Ist nicht zu vergleichen damit, dass es heißt, weißt du was, ey, du bist jetzt überholt, du darfst so Witze nicht sagen und deswegen wirst du jetzt halt, ja, Rufmord. Weißt du, das ist was ganz anderes. Der Staat hat keinen Rufmord erfahren. Eckart hat inzwischen doch in Hamburg gelesen. Allens Buch ist erschienen. Nurs Post wieder online. Alles Paletti also? Nicht ganz. Der Streit um die Cancel Culture zeigt, wie verhärtet die Fronten oft sind. Wie verbissen die eigene Meinung verteidigt wird. Das Ende der freien Debatte ist das nicht, aber sie wird komplizierter. Ja, und von wem wird die denn jetzt verbissen? Von wem wird die jetzt verbissen geführt? Von beiden Seiten oder was? Von der Eckart wird es auch verbissen geführt oder wie? Von Moore wird es verbissen geführt oder was? Von diesen ganzen Leuten wird das alles verbissen geführt, von überall oder wie? Oder wird es nur von euch verbissen geführt? Und von Lobos und so. Vor allem, Chris, weißt du so, wenn das das Fazit ist, dann habe ich grundsätzlich nicht von solchen Leuten irgendwelche Empfehlungen meines Verhaltens gegenüber anzunehmen. So ein Ding von, ja, jeder hat halt seine Filterblasen und es ist zwar nicht das Ende, aber es wird komplizierter. Ist überhaupt kein Fazit. Das ist, nichts hat sich in der Weltanschauung von irgendwem geändert. Genau deswegen habe ich das Safe Space, weißt du, genau deswegen. Ja, klar, Alter. Perfekt, Werbespot, warum man einen Rundfunkbeitrag verweigern sollte. Einfach. Ja, der Herr Böhmermann hat sich ja diese Woche auch aufgeregt, dass sein fantastischer, sein fantastisches Interview in der, wo war es, FAZ oder? Welt? FAZ, Welt, oder? Nee, Welt, Welt war es nicht. Entweder FAZ oder Frankfurter, also irgend so ein Frankfurter Ding. Frankfurter FAZ. FAS war es, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, okay. Und in der aktuellen Debatte um die sogenannte Cancel Culture wird immer wieder die Angst vor sogenannten Social Justice Warrior Twitter-Mob beschworen. Obwohl das nur eine sehr kleine Gruppe ist, muss man sich wirklich vor Jan Böhmermann und seinen 2,2 Millionen Followern fürchten, war, glaube ich, eine Frage von den Leuten. Grundsätzlich ja. Ich kann das schlecht geschauspielerte Gejammer über das Phantom Cancel Culture menschlich nachvollziehen. So, es fühlt sich sicher beschissen an, wenn man hauptberuflich von der Großartigkeit seiner eigenen Position derart überzeugt ist, dass man innerhalb von fünf Minuten von zehn anonymen Twitter-Nutzern auf 280 Zeichen argumentativ ausmanövriert wird. Ja, genau. Warum ist es auf einmal so hell hier? Hat jemand den Projektor angemacht? Ja, ich glaube auch, ja. Weil Mister, ich block alle Leute weg. Und was ich auch noch mal lustig finde bei ihm, ich habe ja schon lange nicht mehr gesehen, sein komisches Profil, weil er mich ja schon ewig geblockt hat, ist dieses Colbert-Emoji von dem Stephen Colbert. Der hat ja immer diese Geste irgendwie gehabt mit dem Augenbrauen hochziehen. Und da haben sie ja so ein Emoji von gemacht, wo man dann auch sieht, was der Herr Böhmermann gerne wäre. Aber also seine Follower, das sind die, die dann die Leute argumentativ da irgendwie zerfleischen. Also ich kann mich noch erinnern an sein tolles Reconquista-Internet-Ding, wo ich dann irgendwie tagelang irgendwelche 12-Jährigen bei mir hatte, die mir da erzählen wollten, was ich für ein Nazi wohl sein müsste. Oder irgend so ein Scheiß. Ja, genau. Und bei denen das nicht geklappt hat mit dem Umerziehen, die hat er dann geblockt, ne? 15.000 Leute. Oh mein Gott, Alter, der nächste Tweet ist so einfach die Hölle. Was ist da los? Oder wenn du als unfehlbarer Querdenker-Kabarettist die geniale Idee hast, deinem senilen Publikum mit antisemitischem Geraune oder regressivem Volkswitz den allertraurigsten Applaus aus den toten Händen zu saugen und das dann jemand im Internet bemerkt und dir laut hörbar widerspricht. Wenn ich die Informationshefte der Bundeszentrale für politische Bildung richtig verstanden habe, geht es bei Demokratie um den Wettstreit der Ideen. Nee, hast du falsch verstanden. Also man darf das natürlich so nicht sagen und ich will das auch nochmal deutlich sagen. Man darf so nicht über Leute sprechen. Aber wenn ich jetzt was dazu sagen dürfte, ohne Einschränkung, würde ich ihn echt ein blasiertes, arrogantes Arschloch nennen. Der das Typ darf hat man doch, aber nicht. Der Typ hat im Fernsehen ein Schmähgedicht-Beispiel genannt und das als Schild verwendet, um nicht vor Gericht zu kommen. Kam vor Gericht, hat sich dann irgendwie so geklärt. Hat ihm nicht gefallen. Ja, aber hat ich das meine, vergessen. Wenn ich die Informationshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung richtig verstanden habe, ja, das haben wir ja heute schon gehabt, die wunderbare Bundeszentrale für politische Bildung, was wir richtig verstanden haben. Demokratie, Wettstreit der Ideen. Nee, Demokratie ist jetzt Wettstreit von meine Identität, deine Identität, marginalisierte Gruppen, schlag mich tot, Bullshit. Jemand, der beim ZDF arbeitet und da jetzt bald beim ZDF im Hauptprogramm auftritt, sollte sich vielleicht auch mit Sprüchen über seniles Publikum zurückhalten. Dein Sender lebt vom verfickten Okay, alright. Okay, und jetzt aber noch ein Hot Take, okay? Der Ofen läuft schon warm, ne? So, also von den Hot Takes meine ich, ja. Und wenn deine Idee schlecht ist, dann schluck's runter und denk dir was Schlaueres aus und fantasier nicht irgendwelche Cancel Cultures herbei oder sehne dich gar gleich neuen Autoritäten, die dir deine kleine Sperrholz-Wahrheit vor dem bösen Wolf beschützen. Also so, ja. Sehne dich gar gleich nach neuen roten Linien, die dir deine kleine Sperrholz-Wahrheit vor dem bösen Wolf beschützen. Genau das ist es nämlich. Ihr wollt eine Meinungsdiktatur aus eurer Richtung. Mhm. Ihr wollt nichts anderes. Ihr wollt, dass nur noch eure Meinung sozial möglich ist. Ja, und das ich sag mal, ist abartig. Die darf nicht aus Sperrholz sein, weil das, und wenn deine Idee schlecht ist, dann schreib 100.000 Broschüren von der Amadeus Wohlstiftung, wo drin steht, dass alle Leute, die deiner Idee nicht wohlgenommen sind, wohl Nazis sein müssen. Der Witz ist halt auch hier, dass dieser Spruch von allen Gruppen verwendet werden kann gegen alle. Dieser Spruch ist eine Konstante, die in allen irgendwie Fronten existiert und keiner widerlegt das. Keiner irgendwie ist gegen diese Position sozusagen eingestellt. Weißt du, so die Christen würden sagen, ja okay, hier, ich bin eigentlich nicht so schwulenfeindlich, ja. So, aber wenn die halt so drauf sind, ja, dann sollen die halt besser drauf sein, weißt du. Die Muslime sagen, ja okay, hey, yo, also ich bin nicht, mir ist Menschenleben sehr wichtig, aber wenn du nicht dem Islam beitreten willst, ja, dann gehörst du halt vernichtet. Aber hey, okay, dann werd doch Teil davon, weißt du? Das ist buchstäblich eine fucking Drohung. Das ist sowas wie, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, also sei lieber mal für mich, sonst bist du gegen mich. Und das wollen wir doch beide nicht, oder? Das tut dir mehr weh als mir oder mir mehr weh als dir. Alter, Jan Böhmermann, bitte, was denk doch mal, bevor du abschickst, Alter. Was soll das denn bitte? Oh! Nee. Auch diese völlige Hybris, die aus dem letzten Ding hier unten spricht. Horizont erweitern geht auch nach innen. Das Medium Twitter macht es nun einmal möglich, auch komplexe Gegenmeinungen so pointiert zu artikulieren, dass du davon als Großkabarettist oder Leitmediumschef Redakteur berührt wirst. Ja, und dann blockst du die Leute weg, Jan. Wie eine kleine, feige Ratte. Der Grund, warum Jan Böhmermann jetzt gerade so drauf ist, ist, weil er sich eine Echokammer gebaut hat. Der hat Blocklisten. Du kannst nicht Leuten, die keine Blocklisten haben, sagen, die haben irgendwas von dir zu lernen, der alles nur mit Blockliste schafft. Aber das ist ja auch sein großes Problem. Er hat da eine explizite Stellung, da haut er seine super schlauen Sprüche raus und dann kommen diese Leute auf Twitter und sind frech. Ja, und sind einfach frech zu ihm. Und dann Jan Böhmermann, müssen das ja eigentlich Nazis sein, wenn sie sich gegen das große, gute Kabarett für den Fortschritt stellen. Dem Böhmermann wird übrigens nicht verboten, einen zweiten Account aufzumachen, wo er seine eigenen persönlichen Gedanken teilt, weg von seinen 2 Millionen Shitstorm-Followern, weißt du, so, wenn das für ihn ein Problem ist. Mach dir einen neuen Account, komm. Weißt du, so kannst 2 haben, 3, 7, 10, scheißegal. Ja, das ist eine schöne Ironie, dass der dann an die FAS, an die Zeitung, da so einen Mimimi-Brief geschrieben hat, ne? Dass er jetzt gecancelt wurde, dass sein Interview nicht abgedruckt wurde oder so. Ja. FAZ ist ja auch der Laden, der Don Alfonso vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Follower der hat, aber nachdem ist ein ganzes System benannt von der Möglichkeit, dass man seine massive Anzahl an Twitter-Followern auf jemanden losschickt, ne, Herr Böhmermann? Mhm. Die gesamte Idee hinter Reconquista Internet war ja genau das. Ach nee. Ah ja, doch, Ajo. Bildet Banden. Ja. Unter deutschsprachigen Künstlern und Intellektuellen kursiert ein offener Brief und fordert zur Unterzeichnung auf. Was und vor allem, wer verbirgt sich hinter dem obskuren Appell für freie Debattenräume? Ich auf jeden Fall. Obskur müsste ja nicht in Anführungszeichen sein, ne? Nicht Appell. Ich bin auf jeden Fall Ibims. Also. Naja, das ist ja eine wörtliche Wiedergabe von dem, was sie drüber geschrieben haben. Insofern ist das schon okay mit den Anführungsstrichen, aber ja. Naja. Und was sie hier. Das ist irgendwie unpassend. Naja. Was sie hier ja meinen, also es geht natürlich um die Sache von dem Gunnar Kaiser und dem, ich vergesse immer wieder, wie er heißt, dem anderen. Milos Matuschek. Genau, ja. Und, ja, sie sagen dann hier halt eben, dass das ja so ähnlich wäre wie dieser offene Brief von neulich, da nur, dass sie in dem offenen, also aus dem englischsprachigen Raum, nur dass sie da halt eben gesagt hätten, dass die Demagogen von rechts trotzdem eine Gefahr wären. Und das sagen sie jetzt bei der Sache jetzt hier aus dem Deutschen nicht. Und da wittert hier natürlich die Süddeutsche sofort, dass man jetzt quasi die Demagogen von rechts dann quasi in Deutschland dann hier fördern und hofieren möchte oder so, keine Ahnung. Gewittert, ey. Und irgendwer wird dann, also sie haben mehrere Leute angefragt, die da schon unter den Erstunterzeichnern waren und haben die halt gefragt, was ihnen einfällt, so nach dem Motto. Und einer von denen hat dann auch gesagt, er wolle nicht mehr, er hätte das irgendwie so verstanden, dass das dieser englischsprachige Aufruf wäre und deswegen hat er sich dann nur angeschlossen. Ja, andere Leute haben sich nicht geäußert oder haben gesagt, doch, ist alles schon in Ordnung und so. Das war aber Aber keine Cancel Culture, auf wenn ich da jeden Fall freiwillig wollen sie es hier ein raus. bisschen problematisieren, die Nummer. Das ist auf jeden Fall wahr, ja. Mit dem Ganzen so ein bisschen was Verruchtes geben, sowas Anrüchiges von wegen, ja, da stecken auch bestimmt wieder die Rechten dahinter. Na, ja. Genau, der Gunnar wäre aus dem rechtskonservativen Infokreis oder irgendwie sowas. Was für eine komische Beschreibung. Weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber es ist Ja, und schon ein bisschen auf Twitter frechhaltend, sind die ne? Leute dann auch direkt rumgerannt und weil diese Cancel Culture, dieses Phantom und so, ne, was es nicht gibt, haben dann direkt erstmal geschrieben, dass der Gunnar Kaiser ja Genau. hier Lehrer ist, ne, verbeamteter Lehrer und alle möglichen Dinge verlinkt und irgendwie gesagt, dass sein Buch ja auch beim Antaios Verlag zu kaufen ist, wo dann die Leute auch dann Screenshots gepostet haben, dass du bei diesem Antaios Verlag auch Benjamin Blümchen Bücher kaufen kannst und so. Der gehört also auch mit zur rechten Szene scheinbar. Das denke ich Ja. aber. Ja. Auf jeden Fall Terreur, meine Dieses Kameraden. martialische Ja, überleg mal, wenn der Terreur sagt, dann Angriffsgetröte. streckt er seinen Rüssel so in die Luft. Das ist ja ein Ja, Dogrüssel, glaube ich. das ist auf das eine jeden Fall, ja Drohgeste ist klar. das. Dass der Typ keine Finger hat und trotzdem Sachen hochheben kann, der Elefant, das ist normal. Das ist auf jeden Fall, ja. Das. Kotaku, farewell from Kotaku UK. Ja, Kotaku UK verlässt Oh. uns. Ganz schrecklich, also zumindest in seiner jetzigen Inkarnation. Ja, seht ihr mal. Jetzt freut ihr euch alle drüber und das ist auch Cancel Culture. Wie könnt ihr nur? Oder ist Nee, das nicht, ha? nee, das ist der Sind die Domain Markt. frei oder wie? Nee, Ach, das ist jetzt der Markt, ne? Ja, ja, ja. ne? Es ist okay, wenn der Markt es macht, Ja, aber es ne? hat doch niemand dazu aufgerufen, Kotaku, also nach Gamergate. Ich weiß ja, was du meinst. Ja, Ja, schon war der. Kotaku UK began 6 years ago in September 2014. Ach, lustig, oder? Gerade zur heißen Zeit von Gamergate sind die eingestiegen damals. Und jetzt wird zumindest halt diese Abteilung, die das produziert, in England abgewickelt. Es geht aus dem Artikel nicht so ganz hervor, ob das in einer anderen Form weiter existieren wird. Also, dass jemand, irgendwelche freien Leute oder so, dann hier alle paar Wochen mal einen Artikel für Großbritannien schreiben. Und das dann als Kotaku UK weitergeführt wird mit dem Inhalt vom Rest oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Was ich Wahnsinnig weiß, ist, spannend. dass der Chefredakteur von Kotaku UK, der da jetzt gehen muss, jemand war, der auch ziemlich übel gegen Gamergate geschossen hat. Ich weiß nicht, ob du das mit reingenommen hast. Genau. Every Gamergater is a pathetic excuse for a man. And that is an invitation. Come at me. I mean physically. You're all little loser boys. Also kommt her, als Schauerberg 8 hier, ich hau euch allen auf die Fresse. Seriously, bring it. I'm a 6'2" Glaswegian that will knock your pathetic ass to the floor. Threaten all you want. IRL, you are nothing. Ja. Leute mit körperlicher Gewalt drohen und sie aufzufordern, sich zu kommen und sich zu Ganz schlagen. stark. Ganz, Großes Kino. ganz, ganz erwachsene Leistung von Richard Stanton. Und wir alle wissen, was wir in diesem Fall zum Abschied sagen, nämlich Learn to Code. Mach's gut. Ja, der 11. September hat sich ja die Woche wieder gejährt und war dann tatsächlich mal wieder Thema. Ich habe schon gedacht, wir hätten es komplett abgehakt, weil es wird ja irgendwie nie mehr drüber geredet. Das ist ja komplett. Remember, remember, the 11th of September. Also ich meine halt wirklich, ne? Also so als ob das irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Jahrtausend passiert wäre oder weiß ich nicht was. Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass die Tatsache, dass sich das nicht wiederholt hat, ja nicht daran liegt, dass es keine Islamisten mehr gibt, die das gerne machen wollen würden, sondern dass sie es einfach nicht mehr gebacken kriegen. So, ne? Diese, so ein Anschlag in dieser Größenordnung. Aber trotzdem, ne? Es ist so, als ja, hätte das nichts mit nichts zu tun und so ähnlich klingt das ja auch bei unserem Außenminister, der geschrieben hat, fast 3000 Angestellte, Rettungskräfte, Flugreisende und andere morgens noch nichts von der Katastrophe ahnende Menschen wurden vor 19 Jahren ermordet. Sie waren Eltern, Töchter, Söhne, Freundinnen, Nachbarinnen und Kolleginnen. Wir werden sie nie vergessen. Ja, von der Katastrophe. Die Katastrophe, ja. Du hast so viele Katastrophenfilme gesehen. Ja. Der Mars. Das ist ein Artikel von Heiko Maas. Heiko Maas. Hans-Georg Maaßen, was ist denn los? Das ist natürlich Hans-Georg Maaßen, The Rise and Fall of Postnationalism, eine englische Veröffentlichung von ihm. Ja, so ist für jemanden, der in unsere Richtung denkt, wahrscheinlich nicht so besonders spannend, aber ich finde, er fasst hier ganz gut zusammen, wie Deutschland in den letzten und Nationen überhaupt in den letzten 50 Jahren ziemlich in Dreck gefahren worden sind. Und wie sich das weiterentwickeln wird, wie das in Verteilungskämpfe und Ähnliches enden wird, wenn zum Beispiel irgendwann die globale Schuldenblase mal platzt. Oder wenn die Mitte irgendwann mal den Arsch hochkriegt und vielleicht doch für Freiheit in der Gesellschaft einsteht und für Ordnung, was da alles bei rauskommen kann. Ich Leseempfehlung auf jeden Fall. Zumindest auch was für Leute, die vielleicht irgendwie noch nicht so in dem Thema drin sind. Was bringt uns die Zukunft, wenn wir so weitermachen? Jetzt mal abgesehen von Klimagretel oder ähnlichen Gender-Geschichten. Was bringt die uns als Gesellschaft? Ja, das hat er auch gemacht diese Woche, der Herr Maaßen, nämlich den Juri rausgetwittert. Wo er sagt, weil ich nach meinem Vortrag in Erfurt wiederholt um weitere Infos zu Subversion und Zersetzung gebeten wurde, Interview und Vorlesung vom KGB-Überläufer Wes Menow, in Klammern alias Schumann, aus dem Jahr 1984, inzwischen ein Klassiker, und dann entsprechende YouTube-Videos, um sich die Sachen dann anzugucken. Also, ja. Ja. Der Maaßen, man muss ihn unbedingt loswerden, weil er ja so ein schlimmer Finger ist. So schädlich. Ich bin sicher auch Call of Duty Black Ops 4. Naja, aber über Gamer hat er sich ja nicht so gut geäußert, wenn du dich erinnerst. Stimmt. Ja, vielleicht ändert das Black Ops das jetzt. Vielleicht mal gucken. Müssen wir ihn mal näher bringen. Ihm mal den Trailer tweeten oder so. Ja. Bei uns habt ihr es zuerst gehört, Pressemitteilung und Aktuelles. Taz-Polizeikolumne, kein Verstoß gegen den Pressekodex. Mit anderen Worten, Hass ist doch eine Meinung, haben wir hier in diesem, sagt unser wunderbarer Presserat. Taz-Polizeikolumne verstößt nicht gegen den Pressekodex. Der deutsche Presserat hat Beschwerden gegen die umstrittene Kolumne Abschaffung der Polizei, euer Korps sei berufsunfähig, in der Taz als unbegründet zurückgewiesen. Das Gedankenspiel der Autorin, der als geeigneter Ort für Ex-Polizisten nur die Mülldeponie einfällt, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Polizei als Teil der Exekutive muss sich gefallen lassen, von der Presse scharf kritisiert zu werden, bewertete der Beschwerdeausschuss. Die Satire bezieht sich im Kern auf die gesellschaftliche Debatte über strukturelle Probleme bei der Polizei wie Rechtsradikalismus, Gewalt und Rassismus. Die Mitglieder kamen mit überwiegender Mehrheit zu dem Schluss, dass der Text nicht gegen die Menschenwürde von Polizisten und Polizistinnen und Polizisten nach Ziffer 1 des Pressekodex verstößt, da sich die Kritik auf eine ganze Berufsgruppe und nicht auf Einzelpersonen bezieht. Das erinnert uns wieder an Köterrasse. Die Polizei ist zudem eine gesellschaftlich anerkannte Berufsgruppe, die nicht unter dem Diskriminierungsschutz nach Ziffer 12 des Pressekodex fällt, anders als etwa Angehörige von religiösen oder ethnischen Minderheiten. Die Wortwahl Mülldeponie als einziger Ort für die Polizei berührt aus Sicht des Presserats Geschmacksfragen, über die sich streiten lässt, aber ist keine Grundlage für die ethische Bewertung, sind. Die Interpretation einiger Beschwerdeführer, Polizisten würden mit Müll gleichgesetzt, ist aus Sicht des Gremiums nicht zwingend. Es handelt sich hier um ein drastisches Gedankenspiel, das aber, wie aus der Kolumne hervorgeht, Raum für unterschiedliche Interpretationen bietet und daher noch unter die Meinungsfreiheit fällt. Mhm. Ist das so? Also ich kann mich da nur noch dran erinnern, als was können wir denn mit denen machen? Da kommt ja nur die Mülldeponie in Frage. Und zwar nicht als Aufräumer, sondern als Müll. Ja, und nee, dann es gibt diese Pro-Engame-Interpretation, dass mit ihresgleichen in dem Satz sei nicht der Müll gemeint, sondern weil die alle Polizisten ja dann auf der Mülldeponie sind, sind sie dort unter ihresgleichen. Ach so. Semantik. Ist prima, ja. Wie war dieser wunderbare Spruch, der politisch überhaupt nicht belastet ist, jedem das Seine, ja? Nee, das war, it's okay when we do it. Und das hier hat auch unser Mod hier gerade gesagt, der Herr Tentacle, es geht darum, dass keine Waffengleichheit herrscht. Es geht darum, dass halt bei Hengame gesagt, die will doch nur spielen. Und wenn dann jemand anders was sagt, was in eine andere Richtung geht, verliert er seinen Job als Chef des Verfassungsschutzes zum Beispiel. Ja. Das sind so die Sachen, die den Leuten, glaube ich, inzwischen auch sauer aufstoßen, wie man bei 382 Beschwerden vielleicht auch sehen kann. Ja. Also ich sehe auch als das größte Problem. Darunter auch etliche von Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, ja. Ich sehe es halt so, ich will ja auch Freiheit. Ich will ja auch, dass Hänger mir ihren Scheiß schreiben kann. Ist mir ja egal. Kann ich ja ignorieren und ist auch nur die Taz, die liest keiner. Wenn du die kaufst, ist es fast wie eine Spende. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass der das verboten wird, aber ich möchte dann halt gleiche Möglichkeiten. Und nicht dann beim einen dann auf einmal anfangen mit, ja, aber marginalisiert, da müssen wir 3 Punkte abziehen. Ja, eben, das steht ja auch. Hier steht, guckt euch einfach die Leute an, es ist vollkommen egal, was sie sagen, es geht im Endeffekt darum, wer wen irgendwie in irgendeiner Art und Weise, das ist das, worum es geht und um nichts anderes. Herzlichen Glückwunsch, ihr Presserat. Das ist das, was da steht, mit längeren Worten ausgeführt. It's okay if we do it, weil guck uns mal an. Okay. Ja, das ist ein Artikel über den Zustand der Berliner Polizei unter der rot-rot-grünen Regierung. Und da fand ich einen Satz so wunderbar. Ich muss ihn nur gerade finden. Ach, verdammt. Ja, die Frage ist, ob die Polizeireform in Berlin ein Erfolg war. Und dazu sagt hier, ich glaube, das ist eine Frau, Lux. Ob es ein Erfolg ist, müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die haben nächstes Jahr die Möglichkeit dazu. Wir haben sicher den Grundstein für Erfolge gelegt, die Latte lag aber auch niedrig. Gemessen an dem, was vorher gelaufen ist, haben wir einen Riesenerfolg erzielt. Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht. Interessant, oder? Die Führung der gesamten Sicherheitsbehörden ausgetauscht für ziemlich gute Leute. Ich glaube, wir können Berlin einfach abschreiben. Also ich glaube, wir können es einfach zumachen, weil wenn die es wirklich geschafft haben und das nicht rückgängig gemacht wird, da in diese ganzen Führungspositionen ihre genderfanatischen Freunde reinzuschleusen, dann wird aus der Stadt einfach nichts mehr, egal wie viel Geld wir da noch reinpumpen. Dann werden die Polizisten irgendwann gar nichts mehr machen. Weil sie dürfen nichts mehr machen, weil das ist alles Diskriminierung. Wir erinnern uns an das tolle Diskriminierungsgesetz. Diesen ganzen Blödsinn. Also ich finde das erschreckend, dass jemand so offen sagt, ja, dann sind wir hingegangen und haben mal alle Leute rausgeworfen, die uns nicht gepasst haben und durch unsere Freunde ersetzt. Ja. Aha. Interessant. So geht Demokratie heute, oder was? Kumpels reingeholt, ja. Das ist ein bisschen üblich heute. Ah, nee, ein Herr Lux ist das von den Grünen übrigens. Benedikt Lux. Irre. Hier haben wir den schwedischen Premier Löfven, der zum ersten Mal diese Woche einen Zusammenhang zwischen einem Zuwachs an Migranten und steigender Kriminalität in seinem Land thematisiert hat. Da hat er sich bisher immer drum gewunden, aber ich glaube, wir hören ja sehr wenig darüber aus Schweden, aber wenn man was liest, das ist meistens erschreckend. Kurze Zwischenfrage, ich dachte, die haben eine feministische Regierung. War das nicht ein anderes? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall der Premierminister von den Sozialdemokraten. Die haben eine rot-grüne Minderheitsregierung, genau. Noch im November hatte sich der Chef der rot-grünen Minderheitsregierung geweigert, einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Zuwanderung zu sehen. Anfang dieser Woche sagte Linda Staff, Chefin der landesweiten Kriminalpolizei, bereits 40 kriminelle Großfamilien seien mittlerweile für Schwedens System gefährdend, da sie versuchten, Behörden und Wirtschaft zu unterwandern und einen eigenen kleinen Staat zu formen. Ja, es gibt einen unmittelbaren Aufnahmestopp. Es gab einen unmittelbaren Aufnahmestopp für Asylsuchende in Schweden. Es gab Grenzkontrollen. Es gab hohe Gewinne der Schwedendemokraten, also dem Pendant eigentlich zur AfD sozusagen. Also die Skandinavier, glaube ich, wenn das so weitergeht, werden die von der Fahne gehen. Ich bin gespannt. Weil es ist ja auch nicht mehr weg. In Schweden kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Wir sind leider noch an dem Punkt, wo man es weg, oder leider, oder wie auch immer man das sehen will. Aber wir sind noch an dem Punkt, wo man es wegdiskutieren kann. Gerade das auch mit den Clans. Weil die in Deutschland noch die Samthandschuhe anhaben. In Schweden ist man da schon einen Schritt weiter. Ja, und das Land Berlin möchte gerne den Familiennachzug neu regeln. Und dazu gibt es eine Initiative im Bundesrat. Und ja, die ist eigentlich relativ klein, die Änderungen, die sie da machen wollen. Aber es schließt natürlich dann mehr Leute mit ein. Wie viele jetzt genau, das kann ich nicht sagen. Da bin ich nicht genug drin in diesem Thema. Aber auf jeden Fall wollen sie es halt ausweiten. Es gibt ja irgendwelche Beschränkungen dazu, inwiefern man da verwandt sein soll und für welche Leute mit welchem Status das gilt. Und das wollen sie jetzt erweitern, also dass es auch mit anderem Status geht. Und ich denke mal, da geht es wahrscheinlich größtenteils um diesen sogenannten subsidiären Schutz. Also dass man halt, wenn irgendwo Krieg ist oder so, kein Asylrecht im eigentlichen Sinne hat. Aber halt diesen subsidiären Schutz, der dann dazu führt, dass man halt, solange wieder irgendwie Krieg herrscht, kurz unterkommen kann und dann danach halt wieder in das Land zurück muss, dann also auf jeden Fall kein dauerhaftes Bleiberecht hat. So ist es eigentlich geregelt, ja. Ja, aber Entschuldigung, das nötigt mir nur noch ein sarkastisches Lachen. Ja. Und ja, und dass sie dann halt in solchen Fällen das dann auch schon gerne hätten und halt nicht mehr nur noch irgendwie für einen, weiß ich nicht, für einen Vater oder so oder fürs Kind oder für irgendwas, sondern dann halt auch irgendwie für noch ältere Leute oder für die Schwester oder irgend solche Dinge. Also ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber sie wollen es auf jeden Fall ausweiten und müsste man jetzt genau die Regelung kennen, so wie sie jetzt ist, und weiß ich halt nicht genug drüber. Aber ja, außerdem ist ja auch noch nicht gesagt, dass da irgendwas draus wird. Das ist auf jeden Fall jetzt von der rot-rot-grünen Regierung da in Berlin eine Idee, die sie haben. Und diese ganze Moria-Geschichte, da gab es ja von Ende Gelände, die sind hier der Meinung, wir brauchen ein neues 2015. Refugees welcome, wir haben Platz. Aber 2015 haben wir doch noch viel mehr CO2 ausgestoßen und Braunkohlekraftwerke gefahren und so. Haben die sich das vernünftig überlegt? Ja, das meinen sie natürlich nicht, aber auch da wieder. Ne? Es ist alles eins, es ist alles ein Thema, es ist alles miteinander verbunden und so. The Mines of Moria. This is no mine. This is a tomb. Ja, es gibt mal wieder eine neue Medienstudie, die unseren Öffentlich-Rechtlichen nicht so gut Zeugnisse ausstellt. Allerdings geht es dabei mal wieder um diese Repräsentation. Da gab es ja vor ein paar Monaten schon mal so ein Ding, wo sie dann eigentlich festgestellt haben, dass die Schwarzen zu wenig repräsentiert würden im deutschen Fernsehen. Mhm. Ja, und hier heißt es jetzt unter anderem, dass Gewerkschaftler zu selten in den Talkshows wären. Was weiß ich, so Wohlfahrtsverbände, Verbraucherschutz, und so, auch beliebt, NGOs, Verbraucherschutz, ja, genau. Gewerkschaften. Ja, und stattdessen immer nur die gleichen Politiker. Ne? Wie oft sind denn normale Menschen in Talkshows zu sehen eigentlich? Von denen gibt es auch viel mehr sozusagen, als von den Arschgeigen, die da ständig sind. Genau, das sind dann eher Vertreter dieser NGOs oder so. Mhm. Auf der anderen Seite, wer guckt überhaupt diesen Kram? Und hier geschrieben hat das eine progressive Gruppe, die mit vielen Parteistiftungen irgendwie zusammenarbeitet, steht das progressive Zentrum. Und die sind dann der Meinung, wir brauchen mehr Gewerkschaften, ja. So ein Zufall. Und NGOs, Zivilgesellschaft, ja. Weil die ja so ein hohes Vertrauen genießen, ne? Ja, finden auch raus, was sie brauchen. Ja, kein Plan. Na gut. Ja, angeblich wurde auf Facebook ganz viel Fake verteilt zu Corona. Und es sind insgesamt 7 Millionen Beiträge geworden, die man da gelöscht hat. Man kennt das ja von Facebook auch, das ist auch eine Menge, von YouTube auch, ist auch eine Menge gelöscht worden. Aber 7 Millionen Beiträge finde ich schon eine ganze Menge. Ob dann, ich würde doch die eine oder andere gute Information drunter war, habe ich mich gefragt. Ja, mit Sicherheit, ne? Weil ich sag mal so, also wenn ich da alleine mich dran erinnere an das Ding, was jetzt mit dem Thunderfoot passiert ist, ne, mit dem seinem Kanal, wo sie ihm ja quasi per Algorithmus irgendwelche Debunking-Videos weggehauen haben. Und wo er dann da, ich glaube, mittlerweile 4 verschiedene Videos gemacht hat, wo er dann nochmal das erklärt, was er da gesagt hat und warum das Quatsch ist, das wegzulöschen. Ja, das hat der Impf doch aber auch erzählt, dass er irgendwie so einen Katzenschänder hatte und dann hat irgendjemand ein Video dagegen gemacht und dann wurde aber das Gegenvideo irgendwie gestreicht oder so, nicht das eigentliche Katzenschänder-Video. Ja, ist auf jeden Fall richtig der Wurm drin, aber was sie hier natürlich bei der Tagesschau und beim Gensing hier schlimm finden, ist, dass man ja unter sowas hier irgendwie von der AfD oder was war das irgendwie hier, dass man da, dass ja das Korrektiv hier diese wunderbare Gruppe von sogenannten Faktencheckern da ja jetzt nichts mehr bei Facebook irgendwie dazu schreiben darf, dass das eine Falschmeldung ist. Weil das haben wir ja hier mit dem, was war das, Tichy oder wer da gegen die geklagt hatte, dass sie ja, ich glaube, es war Tichy, ne? Dass sie dann über irgendwelche Meinungsdinger, weil sie eine andere Meinung haben, dann darunter schreiben dürfen, das wäre faktisch falsch. Und und dann beschweren sie sich jetzt hier, dass es dann nicht drunter geschrieben wird, dass es das Korrektiv sagt, das ist falsch. Ja, irre. Ja, der neue Flughafen soll ja wohl demnächst eröffnen, vielleicht tatsächlich, möglicherweise, gegebenenfalls. Und wenn es denn so ist, dann sind sie wahrscheinlich auch am ersten Tag direkt pleite. Also werden irgendwie eine Insolvenz anmelden müssen oder so, einen Insolvenzverwalter dann ins Haus lassen müssen oder holen und da erstmal 300 Millionen Euro irgendwo auftreiben. Finanzierungslücke ist, glaube ich, bis 2024 von 1,3 Milliarden oder irgendwie sowas. Suchen Geldgeber, wenn ihr Lust habt, ne? Naja, also nach dem, was hier drin steht, geht es ja auch irgendwie um diese Corona-Auflagen, die sie da jetzt irgendwie haben und erfüllen müssen oder irgendwie so. Ja, sicher, der Flughafen in Berlin macht aber auch so wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren ziemlich miese. Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, wenn da ja nicht viel stattfinden kann, an diesem Flughafen. Also irgendwelche Dinge waren da ja wohl schon jetzt, die sie da irgendwie gemacht haben. Auch wenn es kein Flugbetrieb war oder kein regulärer Flugbetrieb. Aber irgendwelche Sachen sind da ja schon gelaufen an diesem Flughafen. Und irgendwelche Geschäfte und so gibt es da wohl auch schon eine ganze Weile. Also die da beheimatet sind und offen haben oder so. Aber ja, das, der normale Flugbetrieb soll ja dann irgendwie dann starten jetzt bei der Eröffnung dann. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn das mal losginge. Und der Bundestag soll es ja jetzt irgendwie entscheiden, ob sie diese 300 Millionen kriegen oder so. Mhm. Wenn das hier stimmt, dass sie hier schreiben. Na, das wird ja schon irgendwie nötig sein. Ja, so kauft der Staat sich überall ein, ne? Und irgendwann hat er sich überall eingekauft, ja, wenn Corona lange genug läuft. Also, das ist ja gerade das Problem. Sozialismus oder so, wa? Das ist ja sowieso kein Privatunternehmen, dieser Flughafen. Also, das wäre ja schon lange Geschichte gewesen. Mhm. Ja, hier der Bürgermeister von Berlin, der schleust offensichtlich jetzt von der GIFA die Doktorarbeit durch. Und zwar ist er nämlich auch Wissenschaftssenator in Personalunion mit Bürgermeister. Ja, genau. Zufällig darf er das auch entscheiden. Ja. Ob ja, dann ne? weiter nachgeguckt wird bei der GIFA, ja. Und ich glaube, das nochmal geprüft wird jetzt oder so. Nö, machen wir nicht. Haben wir jetzt genug geprüft. So nach dem Motto. Also finde ich auch echt krass, ne? Das ist richtig Filz, ne? SPD-Filz, ne? Der gute Doktorarbeitbeschluss. Ja, genau. Die Frau Giffey ist ja trotzdem Hoffnungsfigur der SPD. Ja, die soll ihn ja beerben, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Aber die Familie Giffey, das ist ja doch ein kleines Betrügerpärchen. Ne? Oh, habe ich was gesagt? Naja, ihn haben sie ja schon. Also schon ja, seinen nur die Überprüfung Status abgezogen so, und wenn das stimmt, was der Herr Schupelius hier schreibt, dann ist das bei ihr ja eigentlich auch ein klarer Fall, den die sich aber weigern anzuerkennen. Also er schreibt hier eigentlich, dass die Sachen eigentlich nicht gehen, irgendwie 30% Plagiate oder so und dass sie das ja auch quasi gesagt haben, aber ihr halt diese Rüge gegeben haben und dass die Leute dann meinen, also Leute, die Ahnung von Wissenschaftskram haben, dass das nicht gehen würde. So eine Rüge wird es überhaupt gar nicht geben und das ist überhaupt gar kein Instrument, sondern die müssten ja halt ihren Titel aberkennen und fertig. So. Ja, ich denke, der Wissenschaftssenat hat das auf dem Tisch und müsste das jetzt praktisch zurückgeben an die Uni und dann sagen, bitte überprüft das doch nochmal und macht das aber nicht. Ja, und was hier halt auch drin steht, weil sie ja seine Nachfolgerin werden soll wohl. Ja, ja, sicher. Als regierende Bürgermeisterin. Ja. Regierende Bürgermeisterin. Ja, und da gab es ja auch diese Geschichte mit dem Unterhaltsrecht, das verändert werden sollte. Nicht zuletzt irgendwie sollte es ja ein Sorgerecht geben, automatisch, auch für unverheiratete Väter und so weiter. Das ist alles vom Tisch, hat die SPD sich alles nicht getraut. Gegen ihre Klientel, der Frauen da so durchzuziehen. Und da sind jetzt einige ja doch ganz schön sauer, also vor allen Dingen von diesem Verein Väteraufbruch für Kinder. Die haben jetzt auch, oder hat der Chef dann einen offenen Brief geschrieben, dass er sich da irgendwie lange reingehängt hat und viel Arbeit mit hatte und so weiter, da den Ausschuss auch zu beraten. Das hat er nämlich gemacht mit einigen anderen. Ja, und dass das jetzt alles im Prinzip für Nulle war und wieder 10 Jahre irgendwie hin sind. Und wieder 10 Jahre, das wieder dauern wird, bis dann irgendwie der nächste Vorschlag kommt oder so. Und dementsprechend sind die sehr unzufrieden und ja, wie gesagt, beschweren sich vor allen Dingen. Also ob sie da noch was erreichen, ist fraglich, aber der eine hat dann eben auch so eine Aktion ins Leben gerufen, wo sich die Leute dann beteiligen können, vielleicht mit einer größeren Schlagkraft, mit mehr Leuten oder so, dass man dann mal was erreicht. Aber ja, die wollen jetzt vielleicht so eine ganz kleine Lösung nur durchziehen. Das heißt, da ist dann nur dieses... ja, diese Funktion praktisch für die lesbische Partnerin drin, dass sie auch Mutter werden kann, ne? Das machen sie dann, aber ansonsten ist da für niemanden irgendwas drin. Da wird nichts geändert und keine Kosten neu aufgeteilt oder, ne, wenn die Väter dann meinetwegen Kinderzimmer vorhalten oder die Nicht-Residenzeltern oder wie immer man das dann nennt, wo die Kinder da sind. Ja, und ich finde, aber es wird irgendwie dringend Zeit. In einem anderen Artikel hatte der Arne Hoffmann dann noch verlinkt, dass es irgendwie, ich glaube, es war aus England, Aber es wird bei uns sicher ähnlich sein, dass die Selbstmorde der Männer, die sind ja doch in ziemlich hoher Zahl, eben passieren dir, dass die zu 80% ungefähr mit irgendwelchen Beziehungskram in Verbindung stehen würden. Also natürlich auch gerne Familiengericht oder Kindesentfremdung und dieser ganze Scheiß. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall auch wieder komplett unmöglich von der SPD, weil die blockieren das ja, ne? Die CDU wäre da sicher zu vielen bereit. Aber die SPD ist da eben sehr engstirnig. Wenn es darum geht, den Frauen irgendwas abzuverlangen oder so, geht das offensichtlich überhaupt nicht. Ja, weiß ich nicht. Ob das wirklich so wichtig ist für die Wahlentscheidungen oder so, dass man den Frauen so in den Arsch legt, das frage ich mich dann manchmal dabei. Also eine absolut ärgerliche Kiste hier. Und wie gesagt, der Väteraufruf für Kinder kümmert sich da ein bisschen drum. Ja, kann man sich ja mal angucken. Ja, das ist jetzt hier, glaube ich, der offene Brief von dem Verein. Ja, brauche ich nicht reinlesen. Habe ich nur mitgebracht, den Link. Könnt ihr euch dann ansehen. Das ist die Webseite von dem Dingenskirchen hier. Ja, interessant, da fand ich schon genau die Seite von dem Typen. Ja, kannst du einmal hochscrollen, da ist, glaube ich, sein Gesicht irgendwie noch drauf. Ja. Der macht diese ganzen Sachen eben von Väteraufruf für Kinder. Wurde schon länger, der hat das, glaube ich, irgendwie auch gestartet, diesen Verein. Und auf dieser Webseite, die ich nur empfehlen kann, ja, vaterfranzjörg.de, glaube ich, heißt sie, da könnte man mal ein bisschen, da kann man mal ein bisschen stöbern, da kann man mal lesen, was wirklich abgeht in deutschen Familiengerichten, ja, und was da für Entscheidungen gefällt werden und wie die, ja, wie das Kindeswohl übergangen wird an allen Ecken und so weiter. Was gibt es da wohl? Beispiele? Bitte? Hast du irgendwelche Beispiele schon draus gelesen? So? Ja, auf jeden Fall. Also er hat zum Beispiel von diesen Entfremdungsdingern, also wenn die Frauen einfach irgendwie sozusagen die Kinder packen und abhauen, ganz viele Geschichten erzählt. Also es ist einfach so, dann schreibt er Artikel, schreibt dann am Anfang irgendwie, jetzt ist Sonntagabend, ich erzähle mal so, was die Woche so passiert ist. Man hat da 4, 5 so Geschichten und dir fehlt bei jeder einzelnen nur noch die Kinder darunter. Ne? Also wie gesagt, vor allem diese Entfremdungsgeschichten, aber auch, weil die Jugendämter sich dann plötzlich rausziehen, obwohl sie irgendwie verantwortlich wären. Ohne Ende Sachen, also ich kann mich speziell an eine Sache erinnern, wo es um eine nigerianische Frau, glaube ich, ging, die dann einfach, nachdem sie das Kind hatte und die gewisse Sicherheit hatte, hat sie das Kind eingepackt, ist nach Nigeria geflogen und dann konnten sie sich irgendwie das da wiederholen. Und eigentlich ist das ja nicht so ohne weiteres gestattet, dass man die Kinder ins Ausland verfrachtet oder so, wenn das Elternteil das andere eben hier ist. Aber das Jugendamt hatte dann trotzdem einen Urlaub in Nigeria gestattet und von daher ist er dann einfach nicht zurückgekommen und so. Und was das gedauert hat und was das für ein Gehassel war und was man dafür bescheuerte Anträge stellen muss beim Gericht und ja, also es ist wirklich sehr interessant, diese Webseite mal zu lesen. Wie gesagt, da kriegt man mal einen richtigen Einblick, was an deutschen Gerichten tatsächlich an Ungerechtigkeiten möglich ist. Ne? Ja, hier können wir vielleicht mal ein bisschen reinlesen. Das finde ich ganz interessant. Im KZ Ravensbrück wurden rund 3.500 Frauen für die Bewachungstätigkeit in den NS-Konzentrationslagern geschult. Also die wollten hier darauf hinaus, dass die Frauen auch nicht alle lieb waren, auch im Zweiten Weltkrieg eben nicht. Als SS-Gefolge trugen sie den Terror mit, nur wenige verweigerten sich, wie eine neue Ausstellung zeigt. Ja. Und da handelt es eben unter anderem von dieser Walküre und von der Revolver Anna, die in den Lagern auch ganz schön gewütet haben und ja, da auch teilweise eben die treibenden Kräfte waren. So wenig waren das auch nicht. Ja, die haben auf jeden Fall mitgemacht. Die haben auf jeden Fall mitgemacht, die haben auch angetrieben. Ja, sind allerdings aber nicht besonders stark bestraft worden oder so. Ne? Genau, ja. Also sie haben eine hatten sie hier drin, die haben sie zum Tode verurteilt gehabt, in Polen, glaube ich auch. Ja. Und ja, aber ansonsten war da nicht viel. Warte, willst du mir sagen, dass selbst bei buchstäblich historischen Nazis die Frauen besser, leichter, lockerer bestraft wurden im Vergleich? Ja, eine hatte irgendwie, glaube ich, 30 Jahre gekriegt und dann 10 Jahre absitzen müssen oder so, ne? Die waren dann irgendwie Mitte der 50er wieder raus. Ja, und dann schreiben sie ja auch, dass viele von denen jetzt nichts mehr machen können, wegen, weil die nicht mehr straffähig sind oder irgendwie so. Was sie, glaube ich, bei den Männern auch nicht machen, bei diesen Geschichten, da zerren sie ja auch irgendwelche 90-Jährigen dann noch wieder hin, ne? Also die sind dann zwar auch im Sanatorium, kommen dann auch nicht da raus, ne? Ja, die Ausstellung ist auf jeden Fall auch da bei diesem, bei dieser Gedenkstätte Ravensbrück in Brandenburg ist das, wenn ihr euch die angucken wollt. Nee, Ja, auf Alter. jeden Fall fanden die Frauen sich da auch geil drin in diesen Rollen und haben sich dann eben diese tollen Namen gegeben. Das fand ich doch schon krass. Nee, Ja, Namen haben die wer hätte bekommen, gedacht? die haben die sich nicht Jo. selber gegeben. Nee. Also Diese nachdem, was da drin Volvo steht, haben sie die Anna. bekommen, den Namen Falschen von den Paula. Häftlingen halt. Als. Ja, aber weißt du, dass das denen auch gefallen hat, kann ich mir auch gut vorstellen. So, weißt du, aber das geht so richtig, das grätscht so richtig rein, dieses Narrativ davon, dass Männer dieses wütende, gewaltbereite, aggressive sind und Frauen sind so Friede und so, ne? So, nee, Mann, in einer Position, wo du einfach Macht kostenlos abgreifen kannst, wirst du von deinem Gehirn dafür belohnt, diese Macht zu haben, egal welche Anzüge du trägst, egal welches Geschlecht du hast, egal wen du dabei umbringen musst oder so. Ist so. So Leute werden halt einfach wirklich wie Tiere so richtig behindert sein, besonders wenn das Weltbild dazu passt. Also, Ja, und ja, es ist so ein bisschen teilweise das haben die auch irgendwie Massenverhalten. diese Sachen, die hatten auch dieses Frauenlager irgendwie beaufsichtigt von diesem KZ Ravensbrück, wo die dann irgendwelche diese ganzen Klamotten da irgendwie nähen mussten, die Häftlinge. Und die Aufseher oder diese SS-Frauen, die wurden dann gegen Ende hin auch noch für Zwangsprostitution verwendet. Also so ganz toll war das sicherlich auch nicht für die. Ja. Aber ja, das, der Unterschied ist halt so, ne, von der Wahrnehmung auch überhaupt her, dass die Leute, wenn sie an irgendwelche SS-Leute denken, halt eben da auch Männer drin haben. Aber hier fehlt jetzt auch der Stern. Denken Sie an Ärzte, denken Sie Ja, nur an Männer. Denken Sie an SS-Leute, genau. denken Sie nur an Männer. Da ist Ja, so, ja. okay, ja. Weißt du, einfach gegoogelt, so NS-Frauen einfach eingegeben, da gibt es einen Wikipedia-Artikel, NS-Frauenschaften, so, es ist halt eine Frauenorganisation innerhalb der NSDAP gewesen und die wurde 31 gegründet, 45 aufgelöst natürlich und die hatte halt einfach, warte, steht hier irgendwo, die hatte mal an der Spitze oder so, hatte sie 2 Millionen Frauen drin gehabt. Also, das sind schon sehr viele Leute gewesen, ja. 1939 waren es 2,2 Millionen Mitglieder. So. Ja. Die haben sogar, die NSDAP hat sogar eine Mitgliederaufnahmesperre eingeführt. Junge, Junge, Junge, das ist echt. Mitgliederinnen und so. Man hätte davon aber auch mal mehr so Leuten erzählen können, weißt du, besonders wenn du so große Frauen in der Geschichte hast, ne? Ja, ich glaube, da waren dann auch die Zwangsverpflichteten mit drin oder so, aber die, ja, Ja, Mist eben. klar, ja. Das ist ja auch immer so richtig zusammengemischt und eklig alles so. Auf seine Heimatfront mussten die ran. Aber selbst bei Nazi-Frauen denkt man dann so irgendwo anders als bei Nazi-Männern und das ist richtig weird. Ja, aber es war nicht viel anders, ne? Ja, Das ja. wollte der Artikel eben auch sagen. Artist hosts sex doll funerals for heartsick owners. There was a real need. Also, warte, was? Sind die nicht dann tot? Die waren Ja, nie lebendig. genau. Du kannst nichts umbringen, was ewig schläft. Also. Ja, das ist. Ja, also laut diesem Artikel hier, der aus der New York Post ist, also eher so ein Boulevardblatt, es geht hier um Japan und diese Sexdolls, die haben ihre Nützlichkeit ausgelebt, wie hier drin steht, also outlived their usefulness, also die sind quasi nicht mehr zu gebrauchen und dann gibt es für die eine Beerdigung. Ja, mir geht es aber um herzkranke Besitzer, oder wie verstehe ich das? Nee, das Herzig bedeutet so viel wie denen Traurig. ist das Herz gebrochen, weil ihre Sexdoll nicht mehr funktionstüchtig ist. Dachte, das wird zu anstrengend geworden oder so. Nee, nee. Ist nicht Hey, wörtlich hey, gemeint in hey. dieser. Hey, Chris, Okay. man könnte sagen, die Puppe hat nicht mehr so doll funktioniert. Ha. Ja. Ja, aber ich meine, wie traurig sowas ist. Also jetzt ohne Scheiß. Ja, aber besser das machen als die Insel-Ideologie entwickeln. Ich glaube, das ist die Insel-Ideologie. Das ist eher die Insel-Ideologie als das, was die ganzen Leute da meinen. Also ich denke mal, die Anzahl der Leute, die sowas hier machen, Die ist wahrscheinlich höher als die, die irgendwo Amok laufen, aber von denen hier. Aber ich weiß nicht, das ist doch genau dieser Liberalismus, solche Leute da nicht irgendwie keine Plattform zu bieten hier. Aber diese Art und Weise, sich in also diese so Liebe zu irgendwie Sachen zu empfinden oder so, ist also wirklich relativ stark japanisch geprägt, ne? Sonst weltweit, glaube ich. Ja, nee, gut. Also klar, gibt es in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht Deutsche und ihr Auto. Ja. Okay, ja, gut. Ja. Aber das ist auch nicht so weird, wenn man sich anschaut, was Leute auch so an, keine Ahnung, Gedenkzeugs an Gegenständen haben, was sie auch dann. Ich meine, Leute haben sich in Ägypten haben sich Leute mit ihren Haustieren und so haben sich begraben lassen, ist mit ihrem Hab und Gut. So, und wenn Leute jetzt ihr Hab und Gut begraben wollen, dann ist es halt. Spielt, aber nicht wirklich so. Ja. Das fände ich aber cool. Da müsste man viel größere Gräber haben. Da müsste man die riesige Friedhof. Aber so eine scheiß Plastikpuppe, die vergammelt doch nie oder so. In 100 Jahren wieder aus. Die wird wahrscheinlich auch nicht wirklich beerdigt. Das ist doch eine Die muss dann genauso entsorgt werden wie radioaktive Müll, weißt du so. apropos lustig, Gericht gibt Prostitutionsverbot. Ja, morgen, Kinder, wird's was geben. Ab morgen ist wieder geöffnet, hat das Gericht in Münster entschieden. Voll lustig. Letzte Woche schon lustig, naja, keine Ahnung. Ja. Also das ist auf jeden Fall wieder so ein Ding, da wollten sie hier von der Anti-Prostitutions-Lobby auf jeden Fall einen Sieg davontragen mit dem Corona-Ding und das schön quasi wegmachen, die Prostitution am liebsten komplett, so nach dem Motto, ja, hier ist ja jetzt Corona und das ist ja viel zu gefährlich dann mit Infektionen und solchen Dingen. Und da mussten die ja dann hier vor Gericht ziehen, um das ziemlich als letzte Branche irgendwie dann da wieder stattfinden lassen. Kondom zu können, ja, wahrscheinlich, ja. Mundkondom dann. Ah, ich liebe es. Wunderbar. Das ist klasse. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall nicht haltbar im Vergleich mit anderen Dingen halt, ne? Also. Aber ja, das da haben ja auch die entsprechenden Aktivisten quasi offen gesagt, dass sie das richtig finden, so dass es jetzt untersagt ist und dass es dann auch gerne so bleiben kann. Aber ja, ja. Man, glücklicherweise kommt es jetzt endlich. Die Hells Angels bei mir in der Gegend wussten schon gar nicht mehr, was sie machen sollten, wenn die Bude zu. Aber ganz witzig, dass sich das Gesundheitsamt nochmal 2 Tage ausgebeten hat, um sich irgendwie ein Konzept zu überlegen, das sie ihnen anbieten oder so. Der Witz ist ja, es wird jetzt so gemacht mit der Sexarbeit, dass die nur nach Termin vor Ort sind. Das ist so maßgeschneiderte Handarbeit, Alter. Was ist da los, Alter? Na, morgen mal gucken, ob die Busse dann hier ankommen. Chip-Designer. Nvidia bietet mehr als 40 Milliarden Dollar für ARM. Ja, nachdem ARM-Prozessoren jetzt für Apple in Frage kommen, oder ja, bei Apple rein sollen in die Geräte. Hauptsächlich auch in den normalen Rechner. Ist ARM jetzt wieder beliebt, offensichtlich, oder gefragt scheinbar. Möchte Nvidia da ganz viel Geld für raushauen. 40 finde ich schon ganz schön viel. 40 Milliarden Dollar. Aber gut, Dollar ist ja ARM nichts mehr wert. Ne? ARM ist ja nicht nur jetzt, das ist ja schon in vielen Geräten, wenn ARM-Prozessoren benutzt. Das ist natürlich auch richtig. Ja, aber jetzt, ich meine, dass das Interesse entstanden ist, das schiebe ich schon so ein bisschen darauf, dass Apple sich jetzt auch für ARM entschieden hat. Man könnte jetzt sagen, lieber ARM dran als ARM ab, ne? Oh. In dem Fall muss er aber einen ARM drin haben. Ja. Lieber ARM drin als ARM. Ja, das ist schon ein Problem fürs Kartellamt, weil dann zu wenige von den, also Nvidia ist ja schon ein Chip-Hersteller mit den Grafikprozessoren und die haben da so ein bisschen Angst, dass es zu wenig Anbieter dann gibt. Ey, könntest du sagen, wenn das alles so floppt, könntest du sagen, Chip happens? Mann, ja, Huawei steht mal wieder vor Problemen, weil diesmal in dem Fall möchte Samsung gewisse Teile nicht mehr liefern. Möchten schon, aber die dürfen nicht mehr. So weit wegen Probleme kriegen können, dass sie gar nicht mehr vernünftig produzieren können, heißt es auch. Ich nehme an, dass sie da eine Kurve kriegen an irgendeiner Stelle. Aber jetzt sind auch irgendwie noch zwei andere Firmen betroffen, denen Samsung da wohl nichts mehr liefern möchte. Nee, die möchten das schon, aber die dürfen das nicht mehr wegen diesen US-Geschichten. Und das ist ja eigentlich schon wieder so ein Erpressungsding, denke ich mal, von den, also. Aber könnte der Chinese nicht einfach im Gegenzug aus sagen, hier, wir schicken Samsung keine Teile mehr, dann wären die doch auch. Weiß ich nicht. Ja, ich denke, sowas wird auch passieren oder so, dass sie sich dann irgendwie, sowas gab es bei Apple und Samsung teilweise mit den Rechtsstreitigkeiten, dass sie dann mit 20, 30 Anwälten von jeder Seite angerückt sind und haben sie erstmal groß rumverhandelt. Ja, hier ist es auf jeden Fall dieser amerikanische Druck, der da drauf ist auf der ganzen Nummer und wo sie ja schon Google und so da rausgezogen haben aus den Geschichten. Aber ja, irgendwie auf diesen koreanischen Hersteller sollten sie eigentlich keinen Einfluss haben, aber das machen sie dann wahrscheinlich wieder über Umwege, so nach dem Motto, ja, so wie mit dem Iran-Kram oder so, wo sie ja dann auch irgendwelchen Leuten in Deutschland, wo die normalerweise da Handel treiben könnten mit dem Iran, dann dürfen die dann auch nicht mehr mit USA oder so. Da gab's ja eigentlich würde ich sagen, braucht man aber normalerweise keine Lieferung von Teilen verweigern oder so, weil normalerweise hat man die Patente oder so und dann verbietet man die Nutzung des Patents und fertig. Nee, das ist die perfekte Globalisierung. Ja. Du wirst dich schwer tun, Displays zu finden, die nicht aus Korea kommen, zum Beispiel. Ja, Festplatten. Hersteller gibt es nur zwei oder drei, ne? Weiß ich auch. Ich weiß noch, als ich im Hardwarehandel gearbeitet habe, gab es eine Zeit, da sind Festplatten um 100% teurer geworden. Innerhalb kürzester Zeit, weil in Korea Überflutung war und zwei der Hauptfabriken unter Wasser standen. Und es gab nichts mehr von keinem Hersteller, weil die alle von da beziehen. Das ist also... Ja, aber es hat auf jeden Fall nichts mit Wollen zu tun. Okay, ja. Habe ich nur zu oberflächlich gelesen. Transsatanist, Anarchist, Wahnsinn. Genau, ein Transsatanist-Anarchist soll jetzt Sheriff werden in einem County und zwar... Für die GOP, also für die Beauftragte Republikaner. Ja, genau. Zeigen Sie und offen. Bezeichnet sich auch als High Priestess of the Reformed Satanic Church und hat den Slogan Fuck the Police, mit dem sie, wie auch immer, gerne Sheriff werden möchte. Heißt das nicht Fuck the Police? Ja, dein Ärger ist in dem System, das dich belogen hat. Das macht denn nur, dass Schwarze diskriminieren will. Ich habe noch überlegt, ob ich einreichen soll. Ich finde das so großartig. Ich habe es mit reingenommen. Ich habe meine Woche gemacht, dieses Bild. So schön. Adorno. Genau, das ist Adorno am Strand. Wie er Spaß hat. Das Ding ist halt wirklich, es ist historisch überliefert, dass Adorno mit seinen Freunden, so die nach Amerika rausgelaufen sind, so saßen halt da an der Ostküste und haben Depressionen geschoben, weil ihr gesamtes Weltbild halt war, Kapitalismus ist voll Kacke, aber dann sitzt er da und kann nur dort existieren und es ist richtig Depri. Und jetzt kommt dieses Bild und es beweist es halt, ja. Ja, aber das ist doch eine Montage. Der Kopf gehört doch nicht zu dem Foto, oder? Gut möglich, das ist doch, ich glaube schon. Ja, ich sehe da eine Linie, aber das, gut, das ist halt... Eine rote Linie? Ja, die hat der Sascha Lobo, aber... Ja, Adornos Gemächt auch. Ja. Schon. Also ich will nicht auf demselben Planeten existieren, auf dem Adorno stand, ja? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Der war nicht giftig oder so. Du bist ein empfindlich, OPEX, Mensch. Also, nächstes Mal hätte ich gerne ein Bild von Adorno, wie er in den Wald geht. Ich finde einfach dieses Bäuchlein, was man sehen kann, ja, auf diesem Schwarz-Weiß-Bild, das ist so schön. Das war doch kein Kulturmarxist. Und die Schultern von dem sind auch so dieses klassische Kulturmarxistische. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh, dieser Junge. Er müsste ihm jetzt mal so ein Hipsterbart und so eine komische Frisur shoppen, wie die Jungs hier heute tragen. Dann wird der wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen auf der Femi-Demo als Ally. Das ist halt wirklich so Virgin Adorno versus Chad Descartes einfach. So, was ist da los? Virgin Adorno gegen Chad Nietzsche. Weißt du, so, ich denke also bin ich, Gott ist tot und Adorno so, bitte nicht hauen. Aber Göttin nicht. Oder so. Ich habe diesen Ring gefunden. Ich soll ihn in einen Vulkan werfen. Der Typ sich auch so körperlich betätigen. Ich glaube, der schüttelt einem Geist die Hand so. Ach, nee, das ist, er guckt gerade, ob er den noch heben kann. Das ist der Geist geistloser Zustände wahrscheinlich. Das ist sein Heiligenschein, den legt er ab, bevor er ins Wasser geht. Seine Krone. Ja. Ey, wir haben kein Wahl-Update gemacht. So. Oh ja, stimmt. Ich habe extra... Hier hat nämlich jemand im Chat gefordert, ich soll gucken, was in Gelsenkirchen passiert. Aber jetzt, Punkt 20.51 Uhr, liegen für Gelsenkirchen noch keine Ergebnisse vor. Es tut mir leid, lieber Zuschauer, dessen Name mir entfallen ist. Aber wir können trotzdem mal sagen, die CDU mit leichten Verlusten NRW-weit bei 35,8% nach Hochrechnung und damit stärkste Partei. Die SPD verliert 8% in ihrem Stammland kommunal. Also Kommunalwahlen, ne? Keine Landtagswahlen. 8%. Die Grünen legen 7% zu. Das finde ich bedenklich, liebe Nordrhein-Westfalen. Ich bin da auch geboren. Bitte verschleudert meinen Heimatgrund nicht so. Ja, ist allgemein zu erwarten, dass die Grünen so ein bisschen die SPD ablösen werden. Ne? Ja, die FDP ist bei 5 plus 0,3%. Die Linke bei 3,5 minus 1,2. Da haben sich wohl ein paar Leute auch verscherzt mit ihren Sprüchen in letzter Zeit. Die AfD steigt auf 2,6% auf 5,2%, Stimmanteil verdoppelt. Sonstige 8,4%, das ist bei einer Kommunalwahl ja klar, da gibt es viele lokale Listen und Bündnisse und Ähnliches. In Köln sieht es nach einer Stichwahl aus. Meinst du so wie diese Bündnisse von den marxistischen, leninistischen? Also in Köln sieht es aus, als ob die Frau Rieker in eine Stichwahl muss. Das hatte man wohl so nicht erwartet. Stich. In Dortmund hatte Thomas Westphal von der SPD 35,4%. Der Andreas Holscher von der CDU 26%. Und Daniela Schneckenbrüger von der Grüne 20,8%. Machst du nichts? Nee. Stichwahl. Ja, also wie gesagt, Gelsenkirchen können wir leider nicht liefern. Das ist keine böse Absicht. Und was ist mit Frau Strack-Zimmermann in Düsseldorf? Oh, ich weiß nicht, ob ich das so schnell rausfinde. Im Rheinland, Kommunalwahlen im Rheinland, Aachen, Bonn. Ist das Rheinland? Ruf du mal Düsseldorf. Düsseldorf, was ist hier? Wahl, Düsseldorf, Kommunalwahl. Wir reden hier gerade über Wahlen und dieses Bild von Adorno ist so da und es sieht so aus, als würde Adorno seinen Ring gerne werfen wollen und wartet, bis wir fertig sind. So. Und er wartet und er wartet. Also, ich kann bisher hier nur finden, dass es ein erwartetes Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen Thomas Geisel von der SPD und Stefan Keller von der CDU. Ja, okay. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist ja schön, dass das Leben auch Kontinuitäten hat, ne? Also da keine Frau. Der Adorno sieht aber wirklich echt irgendwie kränklich aus. Der man möchte ihm ein Sandwich geben. Ja, man möchte ihm sagen, mach öfter Sport oder so. Man möchte ihm sagen, geh in den Wald. Es gibt ein richtiges Leben in Kraftsport. Ja. Im Gegensatz, es gibt ein richtiges Leben im Kraftclub, das bitte nicht für mich. Ja. Jedenfalls sieht, ja, das, würde heute auch Effekt trinken, sieht das ein bisschen so aus, als würde mein Affe ihm da irgendwo hingucken. Aber gut. Wir fordern euch auf, ihm lustige Sachen in die Hand zu schicken. Kannst sagen, was du willst, Adorno, aber Martin Sellner sieht besser aus in Badeanzug als Adorno. Ja gut, das bedeutet ja nichts. Ja, Badeanzug, ja. Wie gut, dass es nicht um aussehen. Sondern? Um was also geht es dann? Du glaubst auch, dass es bei Culture War irgendwie um Ideenaustausch geht? Nee, es geht im Badeanzug-Mode hier. Da ist für mich eine rote Linie überschritten. Das ist die letzte Bastion der Meinungsfreiheit, die Bademode. Ich würde jetzt auf die andere Seite hier frei nach unserem Zuschauer Elbegeist den Heiko Maas auf die andere Seite von dem Ring shoppen, wie sie beide so dran ziehen und ihn haben wollen. Ich würde irgendwie so einen Delfin in der Luft rein photoshoppen, der dann durch den Ring springt, weißt du, so als würde Adorno das da so halten. Oder ja, das ist auch cool. Oder halt den einen Ring aus Herr der Ringe irgendwie, dass du den golden machst und die Inschrift so innen drin andeutest. Oh. Warte, impliziert ist, dass Adorno so klein ist? So kleiner ist als so ein Ringfinger? Oh. Im Erdogan kann man auch gut Sachen in der Hand modellieren. Der macht nur gerne einen Zeigefinger. Ja, das ist ja... Das alles dranhängen. Also schaltet nächste Woche ein, wenn es heißt Adorno-Bilder. So. Genau, Adorno-Photoshop-Wettbewerb. Ja. Geht in den Wald. Ja, genau. Lasst euch nicht gendern. Ja. Nächste Woche gibt es. Was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Kauft bitte pro Kopf. Geht auf das safespace.de. Ja, .net, aber ist egal. Ist das ja, jetzt auch wieder Videos, ne? Da wieder ja, mal bei mir vorbeigucken. Oh ja, Mama und Magazin auf YouTube, ja, auf jeden Fall. Und nächste Woche, wie gesagt, gibt es Foucault in Damenbekleidung. Das finden wir euch raus, die Bilder. Ja. Das Pendeln, ja. Ja. Okay. Bleibt tschüss. Tschüss. Meinetwegen. Pendelt das auch dann?